بارك الله فيكم، سنتابع إن شاء الله في باب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. وكنا بارك الله فيكم قد تكلمنا المرة الفائتة عن بعض هذه الآداب، عن بعض هذه الآداب بارك الله فيكم، وذكرنا كم من الآداب. نعم نعم نعم نعم طيب هل اسلوب قبيض الله ديم جنيدي جنديم البامات سجن وندش بتصير قد اساس كاين الجيب دين من متباهت من غيشت ان بيتت اوصى الله وان كان الجيب دين من انديزا ان بيتن فولت اوصى محمد صلوات الله وسلامه عليه. باب فرق اسماء بارك الله فيكم مدم تيما مودوف ريجل انغفانين وان في هام بارك الله فيكم دان فشيدنة ريجل schon barakallahu fikum erzählt. Erstens, dass die meisten Gelehrten das als unbeliebt erklärt haben, dass man etwas mitnimmt auf Toilette oder zur Notdurft nach draußen, wenn man etwas mitnimmt, dass der Name Allah subhanahu wa ta'ala draufsteht. Zweitens, barakallahu fikum, wenn man in auf Toilette geht oder wenn man Notdurft verrichten will, dann sagt man davor Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dann barakallahu fikum, dass man Wasser benutzen kann, für sauber machen oder Steine oder andere sozusagen barakallahu fikum Stoffe, Materialien, die geeignet sind. Dann barakallahu fikum drittens, dass man weg von den Leuten ist, dass man sich sozusagen versteckt, wenn man Notdurft verrichten will. Dann barakallahu fikum, dass man kein Notdurft verrichtet auf den Straßen oder wo Schatten ist, wo die Leute sitzen, oder barakallahu fikum an die Quellen, an die Ufer von dem Wasser und so weiter. Und das ist unbeliebt, dass die Leute während dort durft sozusagen miteinander reden, wie das Hadith, was wir erklärt haben. Und barakallahu fikum, wenn jemand dich während dort durft begrüßt, dann sollte man eigentlich nicht antworten. Das waren die Hauptregeln, die wir voriges Mal erklärt haben. Und heute machen wir bi'izni ta'ala weiter mit diesen Regeln, barakallahu fikum, Notdurftregeln. Und wir waren dann bis Hadith 88 vorgedrungen. Al-Hadith 88, barakallahu fikum, Al-Hadith 88. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. الحديث دليلا على تحريم مس الذكر باليمين حال البول، وكذلك التمسح من الغائط، يعني لا يجوز للإنسان أن يستخدم يمينه في الاستنجاء. فلذلك أجمل البخاري وقال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين سواء قبلا ودبرا. واختلفوا أي أهل العلم إذا كان النهي هنا للتنزيه، يعني باب النظافة وكذا، أو كان إذا النهي هنا للتحريم، يعني ما يجوز. والراجح عدم الجواز، يعني ما تستخدم يمينك لشرف اليمين وصيانتها عن الأقذار حال غسل الذكر أو حال البول أو التمسح من الغائط، إنما يفعل ذلك بالشمال ولا يفعل ذلك باليد اليمين. وأما التنفس هنا في الإناء، فهو لما يشرب الإنسان فما يتنفس بالإناء أو يفعل شيء، لأنه قد بارك الله فيكم يتسخ هذا الإناء أو أن يسقط في فمه من فمه شيء في الإناء يفسده على غيره. بعض أهل العلم حملوا هذا الأمر على فقط من باب الأدب، فقالوا يعني مو حرام، إن من باب الأدب ومن باب العادات الطيبة. ولكن الصحيح بارك الله فيكم، الصحيح أنه الأصل في النهي التحريم. وإذا قالوا هنا للتنزيه، قيل أين الدليل أنه للتنزيه؟ كذلك نبقى على الأصل، إذن لا يمس الرجل ذكره حال البول. هذا ليس المس دائما، يعني لو مس ذكره مثلا، لو حك الذكر باليمين هل ما في شيء، ولكن حال البول أو حال الغائط لأنه في قذارة فلا يفعل ذلك، ويفعل ذلك بيده الشمال. واختلف كذلك أهل العلم في مسألة إذا استنجى بالأحجار والماء أو إذا استنجى بشيء آخر هل يستخدم له. وأنبه على نقطة هنا، هذا بالنسبة للإنسان الذي يستطيع أن يستخدم يده الشمال. أما إذا كان إنسان يده الشمال مقطوعة فكيف سيستنجي؟ هنا مضطر يستنجي باليمين. إنسان يده الشمال مكسورة فيستنجي باليمين. أما المعنى في هذا الحديث لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، فالمعنى أن ذلك الإنسان المستطيع. أما الغير مستطيع فهذا أمر آخر ولا حكم آخر، والله تعالى أعلم. لا تنسوا درسنا باللغتين العربية والألمانية، حفظكم الله. حديث نما أختنا أختي أبو قتادة رضوان الله عليه بركتته دزب قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت كاين فن أوي داف زين من ليشس كليد mit der rechten berühren, mit der rechten Hand berühren, während er uriniert. Und er darf auch Stuhlgang nicht mit der rechten sauber machen. Und er darf in Ina, das wird im Gefäß, während er trinkt, er darf nicht drin atmen. Das sind drei, barakallahu fikum, Verbote von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Erstens, wenn man uriniert oder wenn man sich sauber macht nach dem Toilettengang, von Urin oder von Stuhl, dann darf man die rechte Hand nicht benutzen, sondern die linke. Die linke. Und hier, barakallahu fikum, hat al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, gesagt, ist es verboten, mit der rechten Hand sich sauber zu machen beim Urinieren oder beim Stuhlgang. Das wird überhaupt bei Notdurft verrichten. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich, ist dieses Verbot sozusagen ein Verbot, was mit Sünde verbunden ist, oder nur ein Verbot ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sozusagen verbessert. Das bedeutet sittenwidrige oder gewohnheitswidriges Verbot. Man sagt hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, und eigentlich Verbot heißt Verbot. Das bedeutet, das ist nicht in Ordnung und das ist eine Sünde, wenn man während Notdurft, das männliche Glied oder die Frau natürlich auch hier, barakallahu fikum, dass man das mit der rechten Hand sauber macht. Oder beim Stuhlgang, dass man auch, barakallahu fikum, mit der rechten Hand macht, das darf man nicht. Aber mit der linken, es ist natürlich das Richtige. Die Gelehrten sagen, das beweist auch sozusagen, dass die rechte Hand geehrt ist in diesem Zusammenhang, weil man mit der rechten Hand was anderes macht. Man isst mit der rechten Hand. Man begrüßt die anderen mit der rechten Hand. Und das ist nicht, man erwähnt Allah mit der rechten Hand. Und man benutzt nicht die rechte Hand nach Toilettengang oder für Saubermachen. Allah Ta'ala, ala wa ala. Und die dritte ist, erstens urinieren oder bei Stuhlgang. Und dann drittens, wala yatanaffas bil ina. La yatanaffas bil ina, das bedeutet, er darf nicht im Gefäß atmen, einatmen und ausatmen im Gefäß. Das heißt, wenn du trinkst, machst du nicht in dem Gefäß, in dem Glas. Darfst du das nicht? Warum? Weil das kann, barakallahu fikum, es kann etwas von der Nase oder vom Mund rauskommen in diesem Gefäß, und wenn andere davon trinken wollen, dann werden sie das nicht tun können. Und deshalb sollte man das nicht tun. Allah Ta'ala, ala wa'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, auch Geduld zeigen. Das heißt, eine Regel, die nächste Regel, 17 oder 18 jetzt, die rechte Hand nicht benutzen bei Saubermachen nach dem Notdurft oder beim Notdurft verrichten. Die rechte Hand nicht benutzen. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم. انتبه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، اثنين، ثلاثة، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أربعة، وأن نستنجي برجيع أو عظم. كلها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. سلمان هو سلمان الفارسي رضوان الله عليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، ولكن الحديث فيه ضعف، وكان أميرا للمدائن، كان أميرا للمدائن، وسلمان هو صاحب القصة المشهورة في إسلامه، كيف أنه سافر من بلد إلى بلد إلى أن استقر في المدينة واعتنق الإسلام. حدثنا سلمان رضوان الله عليه وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هنا بارك الله فيكم المسألة الأولى، وهي النهي عن استقبال الكعبة استقبالها، يعني أن تجعلها أمامك، يعني اتجاه القبلة يكون أمامك، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اختلف أهل العلم في ذلك على خمسة أقوال، على خمسة أقوال، وانتبهوا بارك الله فيكم، المعنى واحد في الاستقبال والاستدبار، في الاستقبال والاستدبار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا تجعل هي القبلة عندنا، القبلة هنا، فإذا جلس الإنسان لقضاء الحاجة أو لبول أو لغائط فلا يأخذ هذا لا بوجهه ولا بظهره، يعني لا هيك ولا مثل الأخوة، هذا لا. اختلف العلم في ذلك على خمسة أقوال. الأول قالوا أنه للتنزيه فيكون مكروها، لا قالوا كراهة ذلك، قالوا بكراهة هذا بارك الله فيكم. القول الثاني بارك الله فيكم قالوا أنه حرام، قالوا أنه محرم، وقالوا الأحاديث اللي فيها أنه كنا يعني نستقبل القبلة أو نستدبرها ثم نستغفر الله في المراحيض، قالوا هذا بارك الله فيكم هو لعذر، وهذا فعل، ولكن في عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى. ثالث قالوا أنه مباح لأنه نسخ التحريم، لأنه في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقبل عام أو نحوه، كما قال جابر قال رأيته قبل موته، رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، والحديث حسن وهو عند أبي داود. والرابع قالوا أنه يحرم في الصحاري دون العمران، يعني في الفضاء يحرم، أو وفي العمران يكره أو يباح. الخامس قالوا هناك فرق بين الاستقبال فيحرم أنه تكون بوجهك اتجاه القبلة، وأما الاستدبار فلا بأس به، وهذا بارك الله فيكم وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل ويستدبر، فإذا جاز الاستقبال جاز الاستدبار، وإذا في نهي عن الاستقبال فهو نهي عن الاستدبار ولا يكون فيها. فذلك الأقرب الرابع اللي هو في الصحراء وفي الأرض المفتوحة فما تستقبل ولا تستدبر القبلة، أما إذا كان في البنيان فيكره هذا الأمر، والأفضل أنه الإنسان يتحول كما كان يفعل الصحابة، قالوا فوجدنا مثل حديث أبي أيوب قال فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، يعني نحرف أنفسنا نأخذ غير اتجاه ونستغفر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا وغربوا، يعني ما تتغوطوا ولا تبولوا باتجاه القبلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا خاص بالكعبة فقط، وهذا خاص بالكعبة فقط، وليس كما زعم البعض أنه خاص أيضا في الأقصى أو كذلك، فهذا لا دليل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان: ونهانا أن نستنجي باليمين. واضح، ونهانا أن نستنجي باليمين، ذكرنا بارك الله فيكم ذلك، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. اختلف أهل العلم أيضا في هذا بارك الله فيكم، أن 3 أحجار هي، هل هي لازم 3 أحجار؟ قالوا لا، 3 أحجار. منهم من قال هنا أن 3 أحجار ذكرها لأنه يحصل بها النظافة، وإنما إن أقل فيمكن ما يحصل النظافة. قال آخرون لا، إذا حصلت النظافة بأقل من 3 أحجار يكفي. بعضهم قال طيب شلون 3 أحجار للبول وللغائط، فجعلوها منهم 6 أحجار. ولكن بارك الله فيكم، القول الصحيح في هذا أنه يأخذ 3 أحجار بحيث يغلب على ظنه أنه قد استنجى من البول أو من الغائط بارك الله فيكم. وليس الأمر أنه لا بد من الحجارة، وإنما لا بأس أن يستخدم الإنسان بارك الله فيكم أمور أخرى، لا بأس أن يستخدم الإنسان أمورا أخرى مثل الورق أو الماء أو إلى غير هذا، ولكن لا يستنجي بعظم أو بارك الله فيكم برجيع الدواب، أي بمثل مثلا الروث، روث الحيوانات، يعني فضلات الحيوانات، هذا ما يجوز، لأنها هذه طعام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه طعام إخوانكم من الجن، اللي هو العظام وروث الحيوان. والقصة مشهورة بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود إنها ركس على روثة الحمار، على روثة الحمار، لما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي فطلب حجارة فأعطاه روثة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس أي نجس، فلا يجوز الاستنجاء بها. وعموما لا يجوز الاستنجاء إلا بارك الله فيكم كما ذكرنا، ما يجوز الاستنجاء بعظم أو برجيع دابة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، حديث نمازكسون أخصيش تسس فون سلمان الفارسي رضوان الله عليه، فون سلمان الفارسي نون أخصيش نشو اليوم حديث نون أخصيش تسس فون سلمان الفارسي رضوان الله عليه، يزاكت سلمان قفيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم هات أمس فبوتن دس فيا دي غشتونك فون قبلة، دي غشتونك فون قبلة دس بيت فون كعبة، während not durft während Stuhlgang oder urinieren nehmen. Also der Prophet hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht die Richtung von Qibla nehmen, wenn ihr uriniert oder Stuhlgang habt. Er hat uns verboten, dass wir uns sauber machen mit der rechten Hand. Er hat uns verboten, dass wir weniger als 3 Steine benutzen, wenn wir uns sauber machen. Das wird hier, wenn man mit Steinen sauber macht, nicht mit Wasser und Papier und so weiter. Und er hat uns verboten, dass wir für sauber machen Knochen oder Kot von Tieren benutzen. Knochen oder Kot von Tieren benutzen. Das sind barakallahu fikum Verbote von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bezüglich dieser Handlungen. Erstens, der Prophet hat erstmal erwähnt, der Sahabi Salman radhiyallahu alaihi, ist barakallahu fikum Salman der Perse, Salman aus Persien, der hat eine große Geschichte, wie er den Islam angenommen hat. der war in Persien, dann wurde er nach Syrien gebracht, von Syrien nach Irak und von Irak wieder nach Syrien, und dann ist er nach Medina gekommen, und in Medina hat er sozusagen, der war versklavt, und dann hat er den Islam angenommen, und der Prophet hat gesagt, es gibt Männer, die auf dieser Erde sind, aber die haben großen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn diese Leute ins Paradies kommen, dann sind das wie dieser Mann. Und er hat auf Salman al-Farisi gezeigt. Salawatullahi wa salamu alayhi, unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das bedeutet, barakallahu fikum, der Salman radhiyallahu alayhi ist einer von den besten Sahaba, und er war der Führer oder der Provinzleiter von Persien, eigentlich von Al-Mada'in. Von Al-Mada'in. Barakallahu fikum, Salman hat uns das berichtet, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, erstens, dass man während urinieren oder Stuhlgang verrichten, dass man, barakallahu fikum, nicht die Richtung von Mekka nimmt. Und das gilt nicht nur mit Gesicht in Richtung Qibla, sondern, barakallahu fikum, auch mit Rücken Richtung Qibla. Das wird weder in Richtung oder entgegengesetzte Richtung. Beides ist es nicht in Ordnung. Aber gilt das für alles? Hier haben die Gelehrten fünf Aussagen getroffen. Erstens, sie haben gesagt, dass es unbeliebt in Bauten oder in freien Flächen, dass man in Richtung Al-Qibla oder entgegengesetzte Richtung ordiniert oder Stuhlgang verrichtet. Zweitens, die zweite Aussage, da haben gesagt, dass es verboten in Freiflächen und auch in Bauten. Die dritte Aussage, ist es erlaubt in Bauten oder auch wie in der Wüste und so weiter. Viertens, die haben gesagt, in der Wüste und Freiflächen ist es in der Wüste und Freiflächen ist das verboten, aber in Bauten ist das nicht beliebt. Und das ist vielleicht eine gute Aussage oder die nächste Aussage zum richtigen Beweis. Die fünfte Aussage, da haben sie gesagt, es gibt Unterschied zwischen, dass man in Richtung von Qibla ist und dass man sozusagen mit Rücken zur Qibla sitzt, während Urinieren oder Stuhlgang haben. Und das kann man nicht bestätigen. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beides sozusagen verboten hat. Der Prophet sagte, wenn jemand von euch sitzt, um Notdurft zu verrichten, dann sollte man die Richtung von Qibla weder die Richtung von Qibla nehmen, noch die entgegengesetzte Richtung nehmen. Beides. Sollte man das nicht machen. Die beste Aussage von diesen fünf Aussagen ist, es ist verboten, sozusagen in der Wüste oder Freifläche, und in den Bauten ist es unbeliebt, die Richtung von Kaaba, die Richtung von Qibla anzunehmen oder die Entgegenrichtung. Weil die Sahaba, wie Abu Ayyub erzählte hat, Abu Ayyub al-Ansar, der sagte, wir waren auf diesen Toiletten oder in diesen Toilettenräumen, und die waren diese Toiletten in Richtung Kaaba. Wir haben uns ein bisschen sozusagen gedreht, dass wir nicht die Richtung von Kaaba nehmen, und wir haben Allah um Verzeihung gebeten. So sagte Abu Ayyub, und deshalb, barakallahu fikum, das ist eine Sache, die klar ist. es gibt eine Überlieferung von Jabir, der sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, bevor er mit einem Jahr starb. Ich habe ihn gesehen, der hat sozusagen Notdurft verrichtet in Richtung Al-Qibla. In Richtung Al-Qibla. Deshalb sagen die Gelehrten, das war in der Wüste. Das war in der Wüste. Das war nicht in Bauten. Das war nicht umgekehrt, Entschuldigung. Umgekehrt, Barakallahu fikum. Da haben manche Gelehrten gesagt, das war in den Bauten, in diesen Toiletten, und das war nicht draußen. Wallahu ta'ala alam. Auf jeden Fall, das sind die Aussagen von den Gelehrten. Die beste ist vielleicht die Aussage, in den Freiflächen und sowas sollte man das nicht machen, dass man die Richtung von Qibla annimmt und in den Bauten ist es unbeliebt, das zu machen. Zweitens sagte Salman radhiyallahu alayhi, wa nastanjiya bil yamin. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man die rechte Hand beim Saubermachen von Urin oder von Stuhlgang, dass man die rechte Hand benutzt. Und das haben wir erklärt in Hadith Nummer 88. Es ist nicht notwendig. Wa nastanjiya bi aqall min thalathat ahjar. Barakallahu fikum, das gilt, wenn man kein Wasser hat. Wenn man kein Papier hat, wenn man zum Beispiel draußen ist, auf irgendein Waldstück oder sowas, was sollte man machen, wenn man unbedingt sich sauber machen will nach Orinien? Da kann man hier Steine benutzen. Und wenn man Steine benutzt, dann sollte man so viel Steine benutzen, bis man die Höchstwahrscheinlichkeit hat, dass man sich sauber gemacht hat. Wenn man einen Stein benutzt hat und das denkt man, man ist sauber, dann kein Problem, dann genug. Nicht unbedingt jetzt drei. Aber wenn drei, dann ist das in Ordnung. Das ist natürlich auch bezüglich Urinieren oder Barakallahu fikum, Stuhlgang. Es gibt manche Gelehrten, die gesagt haben, man muss unbedingt Steine benutzen, auch wenn du Wasser hast oder wenn du Papier hast. Das kann man nicht Barakallahu fikum bestätigen. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasser benutzt hat, um sich sauber zu machen. Das heißt, du kannst Wasser benutzen, du kannst Steine benutzen und du kannst Papier benutzen und du kannst zwischen zum Beispiel Papier und Steinen, Wasser und Papier, Wasser und Steinen, du kannst die beide auch benutzen. Und es gibt Barakallahu fikum dafür einen klaren Beweis. Drittens, man darf nicht Knochen von Menschen, von Tieren, egal, oder Kot von Tieren benutzen, um sich sauber zu machen. Der Prophet hat das verboten. Warum, Barakallahu fikum? Weil Knochen und Kot von Tieren sozusagen das Essen ist für die Djinn. Der Prophet sagte, das sind das Essen für eure Brüder von Djinn. Das ist für Djinn. Deshalb sollte man das nicht benutzen beim Barakallahu fikum sauber machen. Und wir kennen das Hadith, wir haben das Hadith schon erklärt, auch als wir über Unreinheiten gesprochen haben, als Barakallahu fikum Ibn Mas'ud dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Steine gegeben hat und dazu hat er ihm Kot von Esel gegeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, das ist unrein. Das ist unrein. Und der Prophet hat verboten, dass man Knochen oder Kot von Tieren benutzt, um sich sauber zu machen. Wie kann man das verstehen? Du bist angenommen ein Waldstück. Und dann brauchst du etwas, dass du dich sauber machst. Und du findest nicht. Oder du hast zum Beispiel Steine und dann du nimmst Steine und manchmal Kot von Tieren sieht wie ein Stein aus. Du nimmst das. Darfst du das benutzen? Nein. Weil das sozusagen Essen für Djinn ist. Ja. Essen für Djinn. Das heißt, wir Menschen, wir essen zum Beispiel und wir trinken, wir essen Wasser, wir essen Brot, wir essen Gemüse, Obst, Fleisch und so weiter. Und die Djinn, ihr Essen ist Kot von Tieren und Knochen. Von ihr sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die neuen Regeln hier, die wir hier machen, die Richtung von Qibla nicht nehmen oder entgegen Richtung von Qibla nicht nehmen. Dazu, wenn man Steine benutzt, dann nicht weniger als 3, bis man sozusagen, barakallahu fikum, sicher ist, dass man sauber geworden ist. Man darf kein Knochen und kein Kot von Tieren benutzen. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عليه ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا. ليش قال هنا شرقوا أو غربوا؟ لأنه يا أخوة القبلة إذا هم في المدينة القبلة بأي اتجاه؟ في الجنوب، قبلة في الجنوب، فهذا استقبلها بوجهه، فإذا استدبرها صارت أيضا بقيت القبلة في الجنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذا واحد جلس فلا تستقبلوا، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول. فقال شرق وغرب، يعني هذا مثلا الكعبة وراي، فما أستطيع أجلس هكذا ولا أجلس بالاتجاه الآخر، وإنما بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم جواز استقبال الشمس والقمر. يعني بعض الناس يقول لك ما يجوز تستقبل الشمس أو القمر لما تتغوط أو تبول، عن باب هذه الخرافات الموجودة عند بعض الناس. والحديث ظاهر بارك الله فيكم في ذلك. أما بالنسبة لنا، بالنسبة لنا القبلة بأي اتجاه؟ بالجنوب الشرقي، بالجنوب الشرقي. فنحن جنوب شرق أو شمال غرب ما نستقبل القبلة. أما لو جعلناها مثلا غربا وشرقا، أو مثلا شمال أيوة مثلا شمالا جنوبا، لا بأس، إيه لا بأس. أما باتجاه القبلة لا. يعني هذا الحديث شرقوا وغربوا، هذا بالنسبة شرقوا وغربوا، هذا بالنسبة بارك الله فيكم لأهل المدينة ولأهل تلك المناطق. أما مثلا لأهل السودان فمو شرقوا وغربوا، وإنما هون شبلوا وجنبوا حتى ما يكونوا باتجاه القبلة أو باتجاه آخر، أهل الشرق وأهل الغرب. بارك الله فيكم. أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته نمت دي ريختونغ فون قبلة. wenn ihr Stuhlgang habt oder uriniert nicht, also die Richtung von قبلة nicht nehmen, wenn man Stuhlgang macht oder wenn man uriniert. Aber in Richtung Osten und Westen, kein Problem. Dies gilt für die Leute, die in Medina sind, bezüglich Westen und Osten. Warum? Weil Mekka südlich von Medina ist und die Qibla ist südlich. Deshalb dürfen sie nicht sozusagen nördlich und südlich diese Richtung nicht annehmen. Aber sie können Westen und Osten annehmen, obwohl die Sonne vom Osten aufgeht und der Mond vom Barakallahu fikum und sozusagen die Sonne vom Westen untergeht. Weil manche, wala hawla wala quwwata illa billah, behauptet haben, dass es verboten wäre, dass man die Richtung von Sonne oder von Mond während Urinieren oder Stuhlgang annimmt. Und das ist aber Glaube, Barakallahu fikum, das ist falsch. In unserer Religion ist die Sache klar. Nimmst du nicht die Richtung von Qibla und im Gegenrichtung von Qibla. Wenn du an einem Platz bist, drin auf Toilette, dann versuchst du vielleicht dich ein bisschen zu drehen. In diesem Zusammenhang, dass du diese. Hier in Deutschland gelten nicht diese Richtungen, weil Al-Qibla in Barakallahu fikum südöstlicher Richtung ist. Südosten. Südosten. Das bedeutet Südosten oder Nordwesten dürfen wir nicht sozusagen annehmen. Aber die anderen Richtungen kein Problem. Das gilt nicht für uns jetzt West und Ost wie in Mekka. Und hier noch ein Beispiel, wenn du zum Beispiel in Sudan bist, in Sudan und Mekka oder in Ägypten, Süden von Ägypten und Mekka ist auf östlich davon, da dürfen die Leute nicht in Richtung Osten oder Westen urinieren oder Stuhlgang haben, sondern Norden und Süden. Deshalb sollte man aufpassen hier bezüglich dieses Hadith, Barakallahu fikum. Sharriqu wa gharribu. Idhan Barakallahu fikum. Nafs al-ma'na. Wa an Aisha radhiyallahu alayha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. وهذا الحديث روي كذلك عن أبي هريرة رضوان الله عليه، والحديث ضعفه أهل العلم، والحديث ضعفه أهل العلم، ولكن معناه صحيح، معنى صحيح. الإنسان إذا أتى الغائط، يعني إذا الإنسان تغوط أو بال، يعني إذا الإنسان أراد أن يقضي حاجته فليستتر من الآخرين، وليس أنه بارك الله فيكم يكون قريب منهم أو يروه. لماذا بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع المغيرة بن شعبة فتوارى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الناس. بارك الله فيكم. حديث نمرة 91. عائشة berichtete, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Wer Notdurft verrichten will, dann sollte sozusagen bedeckt sein von den Leuten. Das heißt, der sollte sich verstecken und nicht, dass man vor allen Leuten Notdurft verrichtet und so weiter. Diese Überlieferung ist schwach. Diese bei manchen Gelehrten ist Hassan, das wird nicht sahih, sondern eine Stufe, das man nimmt. Aber wenn auch diese Überlieferung schwach wäre, aber die Bedeutung ist richtig. Die Bedeutung ist richtig, weil wir schon ein Hadith gehabt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Notdurft verrichten wollte, der ist sehr weit von den Leuten gegangen, damit die Leute ihn nicht sehen. Allah ta'ala ala wa'ala. بارك الله فيكم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم، والحديث حسن. غفرانك، يعني إذا انتهى ومن الغائط خرج قال غفرانك. طب لماذا الاستغفار؟ قال بعض أهل العلم لأنه ترك ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، فجعل ترك ذكر الله كأنه تقصير فاستغفر. والثاني قول ثاني قالوا معناه التقصير في شكر، لأنه مقصر في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بأنه أكل وهضم الطعام وأخرج هذا الطعام، فهو قاصر عن شكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك لجأ إلى الاستغفار. ذلك لجأ إلى الاستغفار، وقد يكون للأمرين معا، وقد يكون للأمرين معا. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فالحديث عند ابن ماجه وهو ضعيف، وهو ضعيف، إنما يقال إذا خرج من الخلاء فقط بارك الله فيكم غفرانك، يقال فقط غفرانك. بارك الله فيكم. ده سنيكس حديث، حديث مزباين نوينسك عائشة رضوان الله. كنت بودن جبسة من انترنت قوت هورن ايجنلي كنت قوت هورن من انترنت اوكي الحمد لله. عائشة رضوان الله عليه عليها برichtete berichtete und sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als er fertig war vom Notdurft verrichten, sagte er, wenn er rausgekommen ist, wenn er zu Ende war, der sagte salawatullahi wa salamu alayhi ghufranak. Ghufranak, das bedeutet O Allah, ich bitte dich um Verzeihung. O Allah, ich bitte dich um Verzeihung. Das Hadith ist Hassan. Das Hadith ist barakallahu fikum, ist anzuwenden. Und die Gelehrten haben sozusagen diskutiert, erklärt, warum sagt er, warum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach urinieren oder nach Notdurft verrichten, warum sagt er Rufrane? O Allah, ich bitte dich um Verzeihung und Vergebung. Warum? Was hat er gemacht, dass er Allah um Verzeihung und Vergebung bittet? Hier, barakallahu fikum, die Antwort. Manche Gelehrten haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in allen Situationen Allah erwähnt. Außer, als er uriniert hat oder Stuhlgang gehabt hat. Oder Notdurft verrichtet hat. Und deshalb hier hat er Allah nicht erwähnt. Und weil er Allah nicht erwähnt hat, dann hat er gesagt, oh Allah, verzeih mir, dass ich dich jetzt nicht erwähnt habe. Das ist eine Bedeutung, subhanallah. Die zweite Bedeutung, da haben Gelehrten gesagt, weil man diese Gabe Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Du hast Essen gegessen und getrunken. Und das wurde alles verdaut. Und dann, du konntest das auch ausscheiden. Und das sind große Gaben eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil wir diese Gaben nicht sozusagen danken können, wir können Allah nicht richtig danken, dann sagen wir danach, oh Allah, verzeih uns. Verzeihung, oh Allah. Und das ist barakallahu fikum, das ist der Sinn. Beides zusammen, sagen manche Gelehrten. Beides zusammen. Subhanallah. Das ist barakallahu fikum ein Muslim eigentlich, der das versteht. Ich erwähne Allah in allen Zeiten, weil ich Allah nicht erwähnt habe, dann sage ich ihm, oh Allah, verzeih mir, dass ich dich nicht erwähnt habe in dieser Situation. Und verzeih mir, dass ich dir nicht richtig danken kann für diese Gaben, was du mir gegeben hast. Aber eine Regel nach dem Notdurft, nach Urinieren und sowas, da sagt man Rufranak. Rufranak. Es gibt natürlich, barakallahu fikum, dann andere Überlieferungen, wie zum Beispiel Alhamdulillah الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Das ist barakallahu fikum ein ضعيف Überlieferung, sollte man nicht sagen. Nach dem Toilettengang sagst du nur غفرانك. والله تعالى أعلى وأعلم. ثلاثة صح؟ سبعة عشر ورحت بمخن بارك الله فيكم أذان نوا كورتس بمخن أذان سعيشاء قبيت باي أونس كورتس وندمخن فيها بايتا إن شاء الله. رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها ائتني بغيرها. نعم عيد. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني أراد يقضي حاجة فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار حتى يستنجي فوجدت حجارين وجد حجارين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما أي الحجارين وألقى الروثة وقال هذا ركس أو ركس أخرجه البخاري. الحديث ظاهر بارك الله فيكم في أنه لا يستخدم بأنه لا يستخدم روث الحيوانات في ذلك لأنها ركس مثلا مثل روثة الحمار لأنها ركس لأنها ركس وهذا شرحناه فما نريد بارك الله فيكم نعيد الشرح مرة أخرى. فن ابن مسعود حديث تمدغان نونسك فون ابن مسعود رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم wollte not durft verrichten hat mir befohlen dass ich ihm drei Steine hole dann habe ich zwei Steine gefunden und ich habe dritten Stein nicht gefunden dann habe ich ihm ein Kot sozusagen von einem Esel geholt. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die beiden kleinen Steine genommen und er hat den Kot Stück weggeschmissen und er sagte mir das ist unrein. Und bei Al-Ahmad, das ist bei Al-Bukhari. Bei Imam Ahmed und Ad-Darqutni, er sagte, bring mir etwas anderes. Bring mir etwas anderes. Und in diesem Hadith, barakallahu fikum, in diesem Hadith ist klar, was wir erklärt haben vorhin. Ich brauche das Hadith nicht nochmal zu erklären, weil das eindeutig klar ist. Das heißt, man darf nicht Kot von Tieren benutzen, um sich sauber zu machen. Das heißt auch, wenn etwas zum Beispiel, wenn du weißt, dass in einem Stoff Kot von Tieren oder Kot von Tieren ist, dann darfst du das nicht benutzen. Oder Knochenreste, dann darfst du das nicht benutzen. Allgemein ist dieses Verbot, barakallahu fikum. Und hier haben wir schon erzählt auch, dass es bezüglich drei Steine. Drei Steine, weil mit drei Steinen eigentlich die Höchstwahrscheinlichkeit bestätigt wird, dass man sich gereinigt hat. Dazu barakallahu fikum, man darf nicht Steine benutzen, die vielleicht den Körper verletzen, sondern sollte man normale Steine benutzen, die nicht kantig sind, dass wir die keine Kanten haben, damit sie der, und nicht jetzt große Steine, jeder Stein wie ein Kopf eines Menschen, sondern barakallahu fikum normale Steine, dass man sich sauber machen kann. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ist das auch für Urinieren, das wird für sauber machen nach Urin und sauber machen nach dem Stuhlgang? Eigentlich versteht man beides. Wallahu Ta'ala a'la وأعلم. Das bedeutet, man darf Wasser benutzen, man darf Papier benutzen, man darf Steine benutzen. والله تعالى على وعلم. طيب يا أخوة, إذا الإنسان كان مثلا في مكان في صحراء أو كان في بادية وما استطاع, ما عنده ماء ولا عنده ورق ولا عنده شيء, ماذا يفعل؟ يستخدم حجارة. ما يروح يأخذ حجارة كل وحدة هكذا كبيرة, إنما شيء عادي شيء صغير, وما يأخذ حجارة قد تجرح, قد تجرح هذا الإنسان, فانتبهوا يا رعاكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث, وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا, بارك الله فيكم, لماذا, ما بال العظم والروث؟ قال هي من طعام الجن, قال هي من طعام الجن. العظم طعام الجن, والروث طعام لدواب أو علف لدوابهم. العظم طعام للجن والروث لدواب الجن. بارك الله فيكم. حديث نمبر 94. Das haben wir auch schon erklärt eigentlich. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man sich sauber macht nach Notdurft mit Knochen oder Kot von Tieren. Und er sagte sallallahu alaihi, die machen nicht sauber. Das wird, oder die reinigen nicht diese beiden. Ad-Daraqutni hat dieses Hadith berichtet. Und hier bezüglich dieses Hadith, barakallahu fikum, Abu Huraira sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Prophet, warum Knochen und Kot? Warum darf man das nicht? Er hat gesagt, das sind von Essen von Jinn. Das heißt, die Jinn benutzen das als Essen. Und die Gelehrten natürlich sagen, Knochen sind für die Jinn und Kot von den Tieren ist für, sozusagen, ist Essen oder Fütter für ihre Tiere oder für ihre sozusagen Transportmittel, was sie benutzen. Die haben auch sozusagen, wie bei uns, wir haben Pferde und Esel und sowas. Bei Jinn gibt es auch solche Arten, barakallahu fikum, vom Vieh. Und die brauchen zu essen, da hat man gesagt, Kot. Und Knochen, die Jinn selber essen das. Und hier, barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, das heißt, man darf nicht Kot und Knochen benutzen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر أو عذاب القبر منه. بارك الله فيكم. هذا الحديث دليل على وجوب الاستنزاه من البول. الاستنزاه هو طلب النزاهة, يعني النظافة من هذا البول والتخلي عن هذا البول. يعني في الإنسان عنده بول فيتنزه من بوله, أي بارك الله فيكم ينظف نفسه من هذا البول, وهو أمر بالابتعاد عن البول. ويجب بارك الله فيكم أن يتنزه الإنسان من بوله. بعض العلم قالوا يستحب، قصدوا بالاستحباب هنا الأمر الذي لا تستطيعه، يعني والله أنت ما تستطيع هكذا كل نقطة صغيرة تراها تكون على ذكر الإنسان أو المرأة مثلا، ما يستطيع، ولكن الذي تستطيعه وتراه يجب عليك أن تفعل ذلك. وطبعا الصحيح أنه يجب، بارك الله فيكم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه استنزهوا من البول، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتنزه الإنسان عن البول. وهذا خاص ببول الإنسان وليس بكل الأبوال، لأن بول الإبل طاهر وليس مثل بول الإنسان نجس. والحديث مشهور معروف تكلمنا عنه لما أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقوم كانوا مرضى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرب أبوال الإبل، وكان معهم يعني داء، فشفاهم الله سبحانه وتعالى بهذا. أما قوله صلوات الله وسلامه عليه، أما قوله صلوات الله وسلامه عليه، فإن عامة عذاب القبر، فإن عامة عذاب القبر من البول، بارك الله فيكم، عامة عذاب القبر من البول، فهذا كذلك، هذا كذلك بارك الله فيكم واضح، هذا أيضا واضح بارك الله فيكم في مسألة عذاب القبر. و عذاب القبر حق ثبت في الكتاب والسنة، عذاب القبر حق ثبت في الكتاب والسنة، بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي كان بارك الله فيكم هذا الإنسان لا ينظف نفسه من بقايا هذا البول، يعني ما كان يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، كان لا يستتر من بوله. وأما لا يستبرئ من بوله، أي لا يفصل هذا البول عن نفسه بحيث أنه ينظف هذا البول. فذلك يجب على الإنسان يفهم هذا، كثير من الناس ما ينظف سواء في الماء، بالماء أو بالحجارة أو بالورق، سواء بالماء أو بالحجارة أو بالورق، لكن يجب عليه أن يستتر من بوله أو يستبرئ من بوله، بارك الله فيكم. وفي رواية كان لا يتوقاه فعذبه الله سبحانه وتعالى في القبر، وهذان كانا من دفن الجاهلية، يعني هذول كانوا قبل الإسلام، ما كانوا من الإسلام، قبل الإسلام، لأنه ما كان يستتر من بوله وينظف نفسه الله سبحانه وتعالى يعذبه بالقبر. فكيف بالمسلم الذي يعلم أنه يجب عليه أن ينظف نفسه؟ كثير من الناس يظن أن هذه المسألة عادية، يلا. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في كبير هنا بالنسبة للإسطنبول شيء يعني سهل أن الإنسان يستتر من بوله ويتنظف، وكبير وكذلك سهل أن الإنسان يحفظ لسانه عن النميمة والقيل والقال، ولكن ما فعلوا هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللحاكم أكثر عذاب القبر، الحديث 96، أكثر عذاب القبر من البول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي لكبير عند الله ما فعلوا، فلذلك يعذبان في قبورهم. وإنه ليس بكبير، ما كان يستطيع ترك هذه المسألة، مسألة مو كثير، يعني تحتاج إلى عناء أن ينظف الإنسان نفسه. تفضل. فنسأل الله السلام. وانتبه الإنسان يا أخوة، بالنسبة لي عذاب القبر، والقبر حق، وكلنا على هذا الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. بارك الله فيكم. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته في أبو هريرة إبليفة هات مخت أي ساوبا فون أورينيرن فون أورين نخدم أورينيرن سولت يز أيش رينيجن weil das meiste Folter oder der meiste Folter im Grab ist durch Urin oder durch Urinieren. Was bedeutet dieses Hadith? Das heißt, weil die Leute sich nicht sauber gemacht haben nach dem Urinieren, werden sie im Grab gefoltert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam vorbei an zwei Gräber. Der hat gesagt, diese Gräber, die waren von vorislamischer Zeit. Der hat gesagt, diese Leute werden jetzt in diesen Gräbern gefoltert. Der erste, der hat sich nicht sauber gemacht von seinem Urin. Der zweite, der hat Namima gemacht. Namima ist üble Nachrede zu verbreiten. Der nimmt schlechte Wörter von dem und der geht zu dem anderen. Der erzählt ihm, der hat von dir das und das und das gemacht, damit er die Beziehungen zwischen den Leuten kaputt macht. Das ist Namima. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte auch, أكثر عذاب القبر من البول. Das ist Hadith Nummer 96. Das bedeutet, das meiste, was ein Folter im Grab verursacht, ist durch Urin. Das heißt, was durch Urin? Das heißt, die Leute reinigen sich nicht nach dem Urinieren. Viele Leute, die gehen einfach auf Toilette und die urinieren, Männer oder Frauen, das gilt für beide, und die machen sich nicht sauber. Das ist nicht unbedingt mit Wasser. Da kann man auch zum Beispiel Papier, Toilettenpapier benutzen oder Steine benutzen. Aber weil diese Leute das nicht machen, dann ist die Strafe im Grab, dass sie im Grab gefoltert werden. Und Adab al-Qabr ist eine Tatsache. Barakallahu fikum, Folter im Grab. Und da musste man alle Vorkehrungen nehmen in diesem Leben, dass man diese Strafe nicht bekommt. Der Prophet sagte, als er an diesen zwei Gräber von vorislamischer Zeit, pass auf, von vorislamischer Zeit, das würde diese Leute, die waren auch vielleicht keine Muslim, weil das vorislamischer Zeit war, aber die werden trotzdem gefoltert. Und das ist ein Beweis, dass die Leute, die vor dem Islam waren, beansprucht, sozusagen angesprochen waren mit dem Tauhid. Und weil sie schlecht getan haben, dann werden sie dafür gefoltert. Der Prophet, als er vorbeigekommen ist, der sagte, diese beiden Personen, Verstorbene, sie werden jetzt gefoltert, aber nicht in einer großen Sache, aber das ist groß. Was wird nicht einer großen Sache? Das heißt, es war leicht für diese Leute, dass sie sich sauber machen nach dem Urinieren. Es war leicht für diese Leute, dass sie üble Nachrede verlassen. Aber weil sie das getan haben und diese beiden Sünden groß bei Allah sind, dann werden sie gefoltert. Deshalb sagte der Prophet Muhammad s.a.w., das war nicht groß und doch, das ist groß. Das war nicht groß, das zu verlassen. Oder die haben gedacht, ja, diese, ach, Was ist das? Ich rede nur hinter dem Rücken von dem, von einer Person. Kein Problem. Nur zwei Wörter, drei Wörter. Oder der andere sagt, naja, man war auf Toilette und da sind ein paar Tröpfchen. Kein Problem, da macht man sich nicht sauber. Nein, Barakallahu fikum. Das ist natürlich sehr schlimm in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und da muss da auch man aufpassen. Azab al-Qabr, Folter im Grab oder Lohn im Grab, Barakallahu fikum, ist etwas Authentisches in Koran und in Sunna. In Koran und in Sunna. Und man musste alle Vorkehrungen nehmen in diesem Leben, dass man im Grab nicht gefoltert wird. Und Allah hat versprochen, und der Prophet Muhammad hat uns erklärt, dass dies passieren wird, wie die Leute oder diese Strafe, Leute verhängt wird, Leute, die schlecht getan haben, Zina begangen haben, Unzucht begangen haben oder andere sozusagen Fehler getan haben, wie zum Beispiel von sich von Urin nicht gereinigt haben oder dass sie das getan haben. Und in diesem Hadith nochmal, Barakallahu fikum, in dem anderen Hadith, was ich erzählt habe, als der Prophet Muhammad s.a.w. an diese zwei Gräber gekommen ist. Manche Leute behaupten und sagen, die Leute, die vor dem Islam waren, die sind befreit. Wenn sie befreit gewesen wären, dann wieso werden sie gefoltert im Grab? Deshalb, das ist ein Beweis, dass die Leute, die vor dem Islam auch waren, die waren nicht befreit, sondern die müssten Tauhid annehmen und die müssten auch gute Taten begehen, weil die Propheten gehabt haben. Aber das war lange Zeit vergangen und deshalb haben sie Schlechtes getan. Für Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. هذا الحديث فيه بارك الله فيكم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين من دفن الجاهلية وقال إنما يعذبان ولا يعذبان في كبير. بعض الناس هذا دليل يا أخوة على أن الناس قبل الإسلام مطالبون بالتوحيد ومطالبون ببعض الأعمال وأتاهم أنبياء، ولكن لما مر الزمن عليهم فقد الناس ذلك، كما نحن الآن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل القرآن ونحن الآن لا، إنما نحن آمنا عندنا كتاب قرآن وآمنا بالنقل لأنه نقلوا إلينا ذلك. فالآن بعض المسلمين يعمل الغلط، هذا لا يعني والله يقول والله ما أتانا نبي، بلى أتاك النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور هذه المسألة قبل الإسلام، إبراهيم عليه السلام كان موجود، إسماعيل عليه السلام كان موجود، دعوا الناس إلى التوحيد، مرت 1000-2000 عام الناس رجعت إلى عبادة الأوثان وعملوا معاصي، فهل هم مطالبون؟ نعم مطالبون. فلماذا فعلوا هذا؟ فليس كما يدعي البعض يقول لا هو خلاص خلاص بريء وإن شاء الله في الجنة. لو كان في الجنة كيف يعذب عمرو بن لحي؟ لو كان في الجنة كيف يعذبان هؤلاء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وينتبه الإنسان بارك الله فيكم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، فينتبه الإنسان. وإذا كان في مسألة يعني عند الناس صغيرة، شو هذه يقول لك يا أخي سبحان الله يعني ما نظف حاله من البول، فكيف بالذي يكذب؟ وكيف الذي يطعن في أعراض الناس؟ وكيف بالذي يبهت المسلمين؟ وكيف بالذي يغتاب؟ وكيف بالذي ينم؟ وكيف بالذي يسرق؟ وكيف بالذي بارك الله فيكم يزني؟ وكيف بالذي يشرك ويبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويظلم؟ فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ناخذ كبير. بين من إذا الأخوة عندهم أسئلة ينتظروا بعض الصلاة. طبعا أنا آسف للأخوة الذين يريدون، أخوة اللي يريدون عندهم أسئلة يبقوا بعض الصلاة، أنا أبقى معهم ما في مشكلة. أما الوزراء والسادة العلماء والفقهاء فهم معذورون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. Nach dem Gebet werden wir inshallah weitermachen mit drei Hadithen, die geblieben sind, damit wir dieses Thema zu Ende führen. Und die Leute, die Fragen haben, die können ihre Fragen stellen, auch hier im Internet an Najib schicken, barakallahu fikum, an Bruder Najib schicken. dann können wir inshallah nach dem Gebet das beantworten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahu hamdik, ashadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Können die Brüder und Schwestern mich gut hören? Alaikum salam. Können die Brüder und Schwestern mich gut hören? طيب. Wenn man zum Thema Fragen hat, ich habe dir geschickt, Achi. Okay, nur zum Thema, Najib. Nur zum Thema. Was anderes nicht, barakallahu fik. طيب. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. بارك الله فيكم. هذه الأحاديث الثلاث لماذا أردت أن نأخذها الآن؟ لأنه هذه الأحاديث الثلاث بارك الله فيكم اثنان منها ضعيف، اثنان منها ضعيف، والثالث تكلمنا عليه أكثر من مرة، تكلمنا عليه أكثر من مرة بارك الله فيكم. فلذلك إن شاء الله حتى ننتهي من هذا بارك الله فيكم الباب، ونبدأ المرة القادمة بباب الغسل وحكم الجنب. يعني المرة الجاي القادمة نتكلم إن شاء الله عن الغسل والجنابة، ثم إذا انتهينا من هذا الباب بارك الله فيكم سنتكلم عن باب الحيض، وبعد ذلك نبدأ بالصلاة بإذنه تعالى. يعني بذلك الحمد لله رب العالمين ننتهي من كتاب الطهارة كاملا، من كتاب الطهارة كاملا إن شاء الله. الحديث 97، وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، أو ننصب اليمنى، رواه البيهقي ولكن الحديث ضعيف. أما سراقة بن مالك بارك الله فيكم فهو ابن جعشم، وهو الذي ساخت قدم فرسه، قوائم الفرس في الرمل لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشهور: ارجع يا سراقة فإن لك سواري كسرى. وأما الحديث فهو بارك الله فيكم ضعيف، لأنه في سنده أناس لا يعرفون، والحديث في ضعيف ابن ماجه، ورواه البيهقي بسند ضعيف. بارك الله فيكم، لو صح طبعا لكان هذا فيه إرشاد، إرشاد، علمنا، ما قال أمرنا، ما قال نهانا، ما قال فرض علينا أو عزم علينا، إنما علمنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لو صح. فكيف تجلس على اليسرى، يعني تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، شكون تجلس؟ يعني مو تجلس جلوسا على رجلك اليسرى مثل الصلاة، يعني الافتراش في الصلاة، لا، وإنما حتى تكون المسألة بارك الله فيكم، يقول بعض الناس يعني حتى يضغط الطرف الأيسر بحيث أنه يسهل على الإنسان الخروج. سراقة بن مالك رضوان الله عليه، سراقة بن مالك رضوان الله عليه هات بريكتت تزاك دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أنس باي جبرخت wenn man Stuhlgang oder als man Stuhlgang verrichten wollte, dass man auf der linken Seite stützt und oder den linken Fuß auf der linken Fuß stützt und der linke und der rechte Fuß sozusagen streckt. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Suraqa ibn Malik radhiyallahu alayhi ist derjenige, der nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suchen wollte, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auswandern wollte von Mekka nach Medina. Und Suraqa ist derjenige, der sozusagen hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gerieten hat, und als er den Propheten sah mit Abu Bakr radhiyallahu alaihi, dann waren die Füße von dem Pferd in den Sand, barakallahu fikum, eingetaucht, dass das Pferd nicht mehr reiten, nicht mehr laufen wollte. Und der Prophet sagte Suraqa, er sagte ihm, kehr zurück, O Suraqa, kehr zurück und du wirst die Armringe von Kisra, von dem sozusagen König von Persien bekommen. Und Suraqa hat sozusagen in diesem Zusammenhang die Einsicht bekommen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Wahrheit sagt und dass er der Prophet Gottes ist und der Gesandte Allahs. Und später hat Suraqa den Islam angenommen und zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, als die Muslime Persien befreit haben von Schirk, von Götzendienerei, dann hat Umar ibn al-Khattab Suraqa ibn Malik gesucht und er hat ihm die Armringe von Kisra gegeben. Ja. Aber das Hadith, was hier behandelt worden ist, ist barakallahu fikum da'if, wie ich schon erzählt habe. Das Hadith ist da'if. Da'if, barakallahu fikum, weil es gibt Leute, die in der Überlieferung nicht bekannt sind. Und weil die nicht bekannt sind, da kann man das nicht als Beweis auch nehmen. Natürlich medizinisch gesehen, manche sagen ja, weil der Magen sozusagen mehr auf der linken Seite ist, dann wenn man sich so stützt, dann ist es leichter beim Stuhlgang und so weiter. Aber das kann man nicht hundertprozentig barakallahu fikum bestätigen. Sowieso das Hadith ist daif. Allah a'lam. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات فلينثر ذكره ثلاث مرات. الحديث كذلك ضعيف بارك الله فيكم. والحديث في ضعيف ابن ماجة طيب بارك الله فيكم. das nächste Hadith ist von عيسى ابن يزداد von seinem Vater. Er sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand uriniert, dann sollte dreimal Wasser auf das männliche Glied sprühen. Und barakallahu fikum, diese Überlieferung ist auch schwach. Sowieso, wir haben barakallahu fikum eine klare Überlieferung. Man sollte sein männliches Glied sauber machen und da sollte man das waschen. Und das genügt in diesem Zusammenhang. Das letzte Hadith in diesem Kapitel, an Ibn Abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة ذكر الحجارة. والصحيح بارك الله فيكم أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولكن يجوز الاستنجاء بالماء وبشيء آخر فلا بأس بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث هنا ابن عباس رضوان الله عليه هزاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاتن لويتن فون قباء فون أين فور أورت فون مدينة. In diesem Vorort gab es die erste Moschee im Islam. Quba Moschee. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihnen, O Leute von Quba, Allah lobt euch. Sie haben gesagt, wir waschen uns mit Steinen und Wasser, wenn wir natürlich Notdurft verrichten. Diese Überlieferung ist mit einer sozusagen schwachen Kette überliefert bei Al-Bazzar. Und es gibt bei Abu Dawud und Ibn Khuzaymah, die haben das berichtet, aber ohne das Wort Steine. Mit Steinen und Wasser, die haben das Wort Steine nicht genannt. Barakallahu fikum. Aber es ist kein Problem, dass man das benutzt. Das bedeutet, dass man Wasser benutzt oder Steine benutzt, ist es kein Problem. Und wenn man beide auch zusammen benutzt, das ist auch, wallahu ta'ala ala wa alam, in Ordnung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Und somit, barakallahu fikum, haben wir in diesem Kapitel 21 Hadithe genommen, barakallahu fikum. Und da hat man gesehen, dass wir ein paar Hadithe wiederholt haben. Walhamdulillahi rabbil alamin. Idhan barakallahu fikum. Bennisbati li qada' al-haja, ذكرنا آداب قضاء الحاجة وذكرنا الكثير من هذه الآداب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wir haben in diesem Kapitel, barakallahu fikum, sozusagen die Regeln für Notdurft verrichten erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir haben 21 Hadithe erklärt. Es gab natürlich ein paar auch schwache Hadithe, aber inshallah hat man die Regeln verstanden. Und das nächste Mal fangen wir mit dem Kapitel Waschung, nicht Wudu'a, Ghusl, diese volle Waschung, totale Waschung, Ganzkörperwaschung und barakallahu fikum, Hukum al-Junub, das bedeutet Janaba-Zustand. Das wird die Urteile oder die Regeln bezüglich Janaba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und inshallah bis zum nächsten Mal. Das bedeutet, Fiqh-Unterricht ist am Mittwoch. Heute ist Dienstag? Ist Dienstag, barakallahu fikum. Fiqh-Unterricht ist immer Dienstag ab ungefähr 20 Uhr. Jetzt auch, wir haben ein Problem, sozusagen, barakallahu fikum, das Gebet bei uns, barakallahu fikum, ist 20 Uhr ungefähr. Deshalb, wenn wir 10 Minuten oder 15 Minuten Verspätung haben, da sollte man das einsehen, weil wir im Gebet sind. Barakallahu fikum, und danach fangen wir mit dem Unterricht an. Morgen, inshallah, ist Koranunterricht. Und wir machen weiter ab die 44. Ayah von Surah 16. Inshallah. Dann übermorgen ist Aqidah-Unterricht am Donnerstag ab 20 Uhr. Und dann, barakallahu fikum, diese Woche Freitag machen wir keinen Unterricht. Das wird Zeichen vor dem letzten Tag. Und Samstag auch nicht, Sonntag auch nicht und vielleicht auch Montag nicht. Das hängt davon ab, ob ich Montag da bin oder nicht, aber am Wochenende haben wir barakallahu fikum Seminar und ich bin dort. Inshallah. Barakallahu fikum, gadan درس القرآن بعد الساعة الثامنة. سورة النحل. بعد الآية 40 لأنه 44 وصلنا إلى الآية 44 بعدها إن شاء الله نبدأ. ويوم الخميس درس العقيدة إن شاء الله كذلك علام السنة المنشورة. يوم الجمعة بارك الله فيكم ما في درس، ولا السبت ولا الأحد كما الأسبوع الماضي ما عندنا إن شاء الله. والجمعة ما لن نتكلم عن علامات الساعة لأنه درسنا يوم الجمعة علامات الساعة لن نتكلم عنه بارك الله فيكم، وإن شاء الله نبدأ بعد الاثنين بإذن تعالى. صلى الله يتقبل منا ومنكم. إذا الأخوة هنا عندهم في المسجد أسئلة فليتفضلوا، إذا ما في أسئلة ننهي إن شاء الله الدرس هنا في المسجد. بارك الله فيكم. لي بغينا جوستر من إنترنت اسمل دي بغينا هي دي عند مشيزنت wenn sie Fragen haben dann stellen sie ihre Fragen، wenn sie keine Fragen haben dann machen wir erstmal in der Moschee hier zu Ende und dann nehme ich eure Fragen zum Thema. Nur zum Thema. طيب تفضل. كما تريد، ما عندك مشكلة. شو هو زل هذا؟ كم مرة يعني يغسل ذكره؟ كما تحب، ما في مقادير للاستنجاء، يعني ما في مقادير معينة. ما أعرف ماذا تقصد مقادير. إذا كان حجر تستخدم ثلاث حجرات، ثلاث أحجار. أما إذا كان ماء فتغسل ذكرك بحيث أنه تنظفه، فما في يعني مرة مرتين وخمسة وسبعة وتسعين، يعني كما تحب أنت. نعم بارك الله. تبغى تشتغل أنا فخاك ينزاك فسس بتسوق ليش صوت زاجن ذن من زيش مت وسر أو دمت بابير فيه في فيل مال زولت من دس ماخن إز جيب كاينة صوت زاجن بغرنسون تو كانس أين مال ماخن زواي مال ماخن في دولت هابسيكليش دس تو دي دي دي صوت زاجن دس كفيل بكمس دس تو دي سهوبا جمعت دس دس أم فيشتكست. نعم شلون يعني؟ لا ما يبطل وضوء، ما يبطل وضوء حتى لو مسك بول كبير. وضوءك ما له علاقة بوجود نجاسة عليك، صار عندك نجاسة، ولكن هذا لا يعني انه الوضوء قد بطوله. تكلمنا عليه ولكن انت ما كنتم. نحن تكلمنا يا اخوة، بدأنا بكتاب الطهارة. اول شيء تكلمنا يعني عن ابواب كثيرة في هذا الامر. بدأنا أول شيء بأقسام المياه، ثم بالنجاسة، ثم باب الآنية، ثم باب النجاسات وإزالة النجاسة وأحكام النجاسة، ثم إزالة النجاسة، ثم بدأنا بالوضوء، ويعني أخذنا أبواب كثير. فنحن ثم نواقض الوضوء بارك الله فيكم، ونحن الآن انتهينا من الباب السابع. يعني في عندنا سبع أبواب تكلمنا عنها قفلناها. نعم ايه يغسل السروال، يغسل السروال يكب عليه مي، ما عنده مي يغسله، يعني يضع على المكان اللي صار عليه بول. ايه كما يحب، ولكن الافضل انه واضح يعني عقلا حتى يغسل، لأنه بعدين إذا نشف ما عاد يعرف وين النجاسة. أيوة ما كانش الماء. كم باقي له من الوقت تبع الصلاة فرضا؟ فلنقول مثلا آخر الوقت بقى له بس دقيقتين ثلاثة، حتى لو تيمم، لو ما في ماء يتيمم ويصلي، يقول لي عليه نجاسة. هنا بارك الله فيكم مسألة أخرى، هنا صارت مسألة ضرورة. أما والله واحد مثلا دخل وقت الظهر، وقت الظهر الساعة مثلا واحدة، وهو الساعة الثانية وعنده لسه ثلاث ساعات للعصر، يروح الله يتيمم مشان يلعب كرة. بعض الناس يعملوها مشان لعب الكرة يتيمم. لا يا أخي هذا ما يجوز، إنما هذا إذا عنده وقت يذهب ويستنجي ويأتي بالماء خلاص انتهى. أما إذا ما عنده وقت فعلا سيخرج الوقت، وكان هو يعني إنسان يحرص على الصلاة وحصل معه هذه مرة، فلا بأس أن يصلي حتى ولو كان يعني أتى عليه قليل على ثيابه قليل بول. إذا كان يستطيع يخلع هذا مثلا الثوب أفضل، ما يستطيع خلاص يصلي فيه. هذا في حالة أن الوقت سيخرج وما عنده وقت يذهب يجد الماء يتوضى. أما إذا عنده وقت يجد الماء، وعنده وقت يتوضى، وعنده وقت يغير الإزار أو إلى غير ذلك، فلا يجوز له أن يصلي إلا يفعل هذا. عنده وقت ما عنده وقت، عنده وقت ما عنده وقت. حبيبي أنا عم أسألك سؤال، عنده وقت ولا ما عنده؟ يروح يغير ثيابه ويغسلهم ويصلي مرة ثانية. أما إذا ما عنده وقت وخرج الوقت فلا شيء عليه، يعيد، لأنه هذا مقصر، لأنه هو يعرف أنه عليه نجاسة. شو هو؟ إنسى ما نظفش، يعني يعرف أنه عليه نجاسة. ولك حبيبي يعرف انه عليه نجاسة انما انسان ينظف. سورة السؤال مهمة جدا. لما الانسان يجيب على سؤال سورة السؤال مهمة، لانه الكلام تبعه واحد اجى على ثيابه نجاسة وهو يعلم انه في على ثيابه نجاسة. خلها نشوف تغير السؤال، لا نغير. كل مو هذا موضوعنا. موضوعنا الإنسان لا يصلي متلبسا بنجاسة، ما يجوز. فإذا كان يعلم بهذا وصلى لا، أما إذا ما كان يعلم، إذا ما كان يعلم هذا كفى الله المؤمن القتال، لا ما يعلم، لأنه خلص ما كان يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخي دخل الصلاة وكان في حذائه، في نعاله كان في نجاسة، فلما بدأ الصلاة أتاه جبريل فأخبره أن في حذائه في نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع الحذاء ولم يعد الصلاة ولم يقطع الصلاة. أما في فرق لما تدخل الصلاة بنجاسة، لما تعلم في نجاسة وتدخل الصلاة، وفي فرق لما ما تعلم النجاسة. طيب تبغود اشتلت انا خاك، شو كان سؤال الاول؟ عم يجيب لها سؤال من القمر. ايه اين مان اس اوف غارتن، هذا بالمانيا، هذا الرجل اللي ما شاف ماء بالمانيا وين؟ فهمت؟ الله مبارك. لا لا لا، لازم تحكي معي بالفرنسي. فيك بالفرنسي تقولها؟ يلا قول بالفرنسي. دبغو دزاك دفا هويته دات هويته دفولته هويته بيتن. ايه اسمع خلاص، دفولته هويته بيتن، دفولته هويته بيتن und دفا auf Toilette und der hat sozusagen Urin Spuren auf seine Klamotten bekommen durch Sprühen und dann hat vergessen und hat Wudu gemacht und dann hat gebetet. Ist das in Ordnung so oder sollte das Gebet wiederholen? Eigentlich wenn man Barakallahu fikum vergessen hat oder wenn man aus versehentlich, wenn man versehentlich Najasa gehabt hat, dann und da hat man nicht gewusst, dass man Najasa hat, das ist kein Problem, da braucht man das Gebet nicht nachzuholen. Aber wenn man weiß, dass es Najasa drauf ist und da macht man das nicht weg, das ist hier problematisch in diesem Zusammenhang. Die andere Frage war, eine Person ist zum Beispiel draußen und der hat uriniert. Und dann kam auf sein Kleid oder auf sein Gewand, auf seine Hose und sowas, etwas Urin. Und er hat kein Wasser gefunden. Und das Gebet ist sozusagen, die Zeit ist eingetroffen und das kommt das nächste Gebet. Das wird am Ende der Zeit. Was kann er hier tun? Soll er nicht beten? Nein. Wenn es kein Wasser gibt, dann sollte man Tayammum machen und beten, weil er keine Zeit hat. Aber wenn er Zeit hat, angenommen habe ich Beispiel, Mittaggebet ist um 1 und endet um 17 Uhr. Wenn man zum Beispiel 14 Uhr war, da hat man 3 Stunden noch. Dann sollte man nach Hause gehen oder sollte man etwas suchen, das man sauber macht, hier, wo Urin war. Und da könnte man beten. Aber sonst, wenn man zum Beispiel angenommen 16.50 Uhr, die Zeit ist 16.50 Uhr und er findet kein Wasser in der Nähe. Der ist zum Beispiel auf dem Weg und so weiter. Dann könnte man hier Tayammum machen und beten, nicht dass die Zeit Barakallahu fikum vorbei wird. Wallahu ta'ala ala wa alam. طيب. نعم. تفضل. لا. الإنسان يستنجي بشماله. حتى الوراق إذا مسك الوراق بيمينه واستنجى بالشمال. نعم بالشمال مو باليمين، يمسك بس معلش، أما يستنجي باليمين لا. باليسار كله باليسار عادي تمسك يعني. ضرورة إذا ما عنده إيد. دافمان دافمان ما قلنا هذا الله يهديك، أنت كمان جيت آخر الفيلم و... بدأ نعيد لك الفيلم من جديد. حكيت هذا حكيته في الدرس. إيه ده برودر ذاك دافمان دافمان من بابيرة بنمان بابيرة هاد دافمان من داغشتن هند sozusagen sich reinigen, das wird die Papiere in der rechten Hand tragen und dann mit Papieren mit der rechten Hand reinigen. Nein, der Prophet hat barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat es verboten, dass man mit der rechten Hand sich sauber macht. Das wird, wenn man uriniert hat oder wenn man auch Stuhlgang gehabt hat, das ist das gleiche in diesem Zusammenhang. Na. حاول تدير حالك شوي، حاول ايضا تدير حالك شوي، يعني يمين يا شمال. ويعني بالبيوت كما ذكرنا بالبيوت قال ابو ايوب الانصاري كنا كانت المراحيض باتجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله سبحانه وتعالى. ابو ايوب الانصاري أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه ساكتة دي تواليتن دي تواليتن واغن إن غشتون قبلة إن غشتون كعبة wir haben sozusagen Notdurft verrichtet und wir haben uns ein bisschen gedreht, das bedeutet nicht in Richtung قبلة gemacht oder in Gegenrichtung gedreht ein bisschen und wir haben danach Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung gebeten. لا بيقول غفرانك اصلا اذا الواحد خلص يقول غفرانك. اذا ما كان عنده حجر ولا ماء ولا ورق حمام فقط عنده ورق شجر فلا بأس. darf man der Bruder stellt eine Frage und sagt darf man sozusagen Bäume, Blätter benutzen, wenn man kein Wasser hat, wenn man kein Toilettenpapier hat, wenn man keine Steine hat, ja, kein Problem, du kannst auch benutzen. Wie viel? So viel, dass du mindestens sozusagen drei. Ma fi, idha kan mai mai, idha kan hajar hajar, idha ma kan hal. Das hängt davon ab, barakallahu fikum, was man hat. Manche Leute vielleicht sagen, manche Leute sagen, ja, warum lernen wir sowas? Schau mal die Lage von der Nation, was mit Muslimen passiert und so weiter. Und wir lernen sowas. Ja, wenn du sowas nicht lernen kannst, dann wirst du auch für die Lage der Nation nicht tun können. Wenn man nicht gelernt hat, wie man sich sauber machen kann, dann wird man die Nation sauber machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb sollen manche aufpassen, barakallahu fikum, manche sollen aufpassen, nicht dass sie, barakallahu fikum, manche sollen aufpassen, nicht dass sie sowas lächerlich finden, die lachen dabei. Viele Leute lachen dabei, aber erinnert euch an das Hadith. Das meiste, was Folter im Grab verursacht, ist Urin. Ist Urin, dass die Leute, wenn sie urinieren, dass sie sich nicht richtig sauber machen. Und dadurch werden sie im Grab gefoltert. Wenn die Sache mit einer Grabfolterung zu tun hat, dann ist die Sache wichtig, denke ich, oder? Oder? بعض الناس يقول لك شو نتكلم على الكلام وحال الأمة وشوف الأمة وكذا، اللي ما يتعلم يا أخوة ينظف حاله بالحمام، هذا بده ينظف الأمة. بعض الناس يقول نحن نتكلم هذه الأمور، طيب وين تعلمها الناس؟ فنسأل الله السلام. بعض الناس يضحك يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عامة عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبض من البول. يعني إذا ما يستطيع ينظف حاله من بوله سيستطيع ينظف حاله من أمور أخرى. فنسأل الله السلام. في مخن دس بارك الله فيكم دسس عن أمتغي، هذا دروس من كتاب معين ونحن نأخذ هذه الأمور. دسنت أمتغي تراي دس بدودت في هابن أمجي فيها في هابن بارك الله فيكم تاوزند في هندت زيبن ونزسش حديثة سبهندلن تاوزند في هندت زيبن ونزسش حديثة سبهندلن. عندنا 1467 حديثا ونحن لسه أخذنا منها كم 97 99. تسبيت فيها بالنخ بارك الله فيكم 1368 حديثة سبهندلن باب النخ 1368 حديث. بس كوم النخ إبا قبيت إبا فاستن إبا حاج إبا كوف ونفكوف إبا هندلن إبا فبوتن دينه سكوم من زي فيلة تيمن جسب زلت من أفبسن إن ديسم سامن هنگ بارك الله فيك ليش تازمان ديك دس فيا دي ganze Zeit nur mit solchen Themen. Ja طيب هل الأخوة هون عندهم سؤال لسه؟ سؤال أخير كان تذهبوا أنتم. نعم هنا إذا نشف النجاسة فينزع كل البنطلون، إذا نشفت النجاسة كلها ينزع كل البنطلون، فهم؟ لا تعمل له يا هيك يروح يشنق حاله هذا مو ناقصنا. تبغوا تزاكت فين يمن؟ Wenn jemand zum Beispiel auf seine Klamotten Unreinheit gehabt hat und hat man vergessen und das trocken geworden und da will man beten, was sollte man machen? Die ganze Hose oder Barakallahu fikum Gewand ausziehen und ein neues was nehmen oder das Ganze waschen, weil du nicht mehr weißt, wo das Ding ist. Die letzte Frage inshallah für unsere Brüder in der Moschee. تكلمنا عن المرة الماضية مس الذكر في حديث بسرة، حديث بسرة بن صفوان، في حديث طلقة بن حبيب حديث اللي هو حديث أصلا فيه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إلا بضعة منك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره فقال إن هو إلا بضعة منك. وحديث بسرة بن صفوان قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. تكلمنا عن هذه المسألة شرحناها تفصيلا. لو مس ذكره بيمينه غير حال البول لا بأس، ما يعني ما في معصية مثل حال البول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربطها في البول، وهذا ذكرته اليوم في الدرس، الدرس مسجل. لا لا لا لا لا لا لا لا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك. يا أنت ريش عند مشي اسم عندك كيف والله يحب هذا مسلم إذا زم عود اسمه غلظة شو؟ لا ما في ما عود اسمه غلظة والله مشير اللي قلت لك يا خطيب يا ترى في أقرأ من تحت في أقرأ في لا ما يحتاج حقة كنت حك ولا تمس حشك بقيس حك لازم تعود اللوضو مثلا ندير حك مثلا أصبع كذا لازم تعود اللوضو لا ما في الفتوى على الهواء في هكذا فتوى لكن مو ضروري. نعم في القبلة شو فيها إيه؟ ما تعرف تحدد القبلة بالخارج؟ أفضل شيء تجيب بوصلة أو تحدد شوف البارابول تبع البيوت مثله. برا في الخارج. طيب تحدد أنت جهة واحدة، تحدد جهة واحدة وبعدين تأخذ جهة جنوب شرق، جهة واحدة مثلا تعرف الشمال أو الجنوب أو الغرب أو كذا، وتفعل هذا الأمر إن شاء الله. يعني أعطيك، أعطيني ورقة. هلا بعمل لك بوصلة أنا، هلا بعمل لك هاد واحدة، هاي بوصلة، تعال شوف شوف الآن، طلع طلع طلع، هذا شمال جيد، وهذا جنوب، وهذا شرق، وهذا غرب جيد، القبلة هون جيد، هون قبلة. فأنت مثلا إذا كنت في الخارج، إذا كنت في الخارج بارك الله فيك، إذا كنت في الخارج تحدد اتجاه من الاتجاهات، مثلا هذا الشمال، وتحط هذه فقط باتجاه الشمال، هي القبلة خلاص، هذا خذ هي بوصلتك، فهم؟ بس حدد اتجاه وحط باتجاه وخلاص. أيوة، تصلي بهذا الاتجاه. عرفت الغرب، حط باتجاه الغرب الثاني. يعني هلا أعطيك مثال، لحظة خليك من هنا، أنا قلت لك جهة الغرب هذه، الغرب بأي جهة تصلي؟ ممتاز، خلاص كبر فيك بارك. السلام عليكم. إذا كان يعلم هذا فلا يعين، لا شوفير التاكسي أو سائق التاكسي، ما يطلع واحد يذهب لخمارة، ما يطلع واحد يذهب إلى إلى إلى حرام، لأنه إذا فعل ذلك فيعينه على الحرام، إنما مثلا ينزله في مكان آخر أو يخلي واحد غيره يذهب. مشكلة هي بعرف، ولكن لا، ما أنه حرام وحلال، على حسب، على حسب هي. يعني مثلا إذا هو تأكد، مثلا واحد راح قال له وديني لهذا العنوان، فنزله عند الخمارة وعطى حق البنزين، فيتصدق وخلاص. إيه، فمن أول هو يعرف لوين بده يذهب الناس. لا لا، هو لا، ما يروح الخمارة، لا ما يجوز، ما يجوز. لذلك سائق التاكسي مشكلة. هو قال لي، قال لي الجماعة اللي مرة طلع أنا حاطه اللي جماعة مرحين يشتروا، فلا يساعد فلا يعين. روح هنا، لا ما يجوز له الإعانة. نعم نعم، لا يجوز. نعم نعم نعم، بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، جزاك الله بالله. خلاص بس الباب لما تنزل تحت غلقه جيد، الله يحفظك. الخشب هذا، الورانيات اطفيهم، بس الباب الخشب اغلقه. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بين ابو جمال كنت تنزاكتي مية بشايد، بين ابو جمال دائس ام انترنت تنزاكتي مية بشايد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. Wenn er kommt, dann kann er mit dem Unterricht anfangen, weil er normalerweise Unterricht jetzt hat, nicht ich. Alaikum salam. Wir haben heute gesprochen, barakallahu fikum, über Notdurftregeln, und das ist Kapitel Nummer 7. Bitte keine Fragen schicken. Keine Fragen bitte. Keine Fragen mehr. Jazakumullah khair. Entschuldigung, ja. Aber ich hab genug hier bekommen. Fragen. Und ich werde nur die Fragen, die zum Thema sind, beantworten. Was anderes nicht. طيب. Meine Frage zum Thema. Dass man sich auf der Toilette keinem Menschen zeigen soll. Wie ist das, wenn mir meine noch kleinen Kinder hinterherlaufen oder ich sie nicht allein draußen lassen will? Ist das auch unbedingt zu vermeiden? Nein. Das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Weil du hier gezwungen bist, du kannst nicht zum Beispiel dein Kind draußen lassen und du machst dich Sorgen um dein Kind. Deshalb ist kein Problem, dass du dein Kind, was noch klein ist, Tochter oder kleines Junge das, oder kleines Kind, dass du das mit nimmst. Allah Ta'ala ala wa alam. Bei der nächsten Frage nicht. Der Bruder stellt eine Frage, oder die Schwester, Allahu A'lam, ich habe eine Frage zu Knochen. Ich habe es bei zwei muslimischen Familien erlebt, dass Knochen von den Essenresten außen auf der Fensterbank gelagert wurden. Ich fand das merkwürdig und frage mich jetzt natürlich, ob das vielleicht eine Sunna ist. Das ist keine Sunna. Barakallahu fikum. Das ist keine Sunna, dass man die Knochen lagert. Sondern die Knochen sind sozusagen Ta'am al-Jinn. Das bedeutet, Barakallahu fikum, das Essen von Jinn. Ja? Das Essen, Barakallahu fikum, von Jinn sind die Knochen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Man darf sich nie sauber machen mit Kot von Tieren und Knochen. Da hat man gefragt, warum Knochen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, weil das Essen, oder Knochen und Kot, weil das Essen von Jinn ist. Dass die Jinn, die sozusagen ihr Essen und so, Nahrung ist Knochen, und oder ist das von ihren Nahrungsmitteln, und natürlich Kot ist für ihre Tiere. Allahu ta'ala ala wa alam. Darf man draußen in einem Loch urinieren? Eigentlich sollte man das vermeiden. In ein Loch zu urinieren. Warum, Barakallahu fikum? Weil man nicht weiß, was drin ist. Und es kann sein, dass jemand zum Beispiel uriniert im Sitzen und dort ist zum Beispiel eine Schlange, vielleicht hier in Deutschland nicht, aber dort ist eine Schlange oder dort ist etwas, was, Barakallahu fikum, schädlich sein kann. Deshalb sollte man in diesem Zusammenhang aufpassen. Ich habe verstanden, dass man sich nach der Toilette nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Papier oder Steine reinigen kann. Was muss man dann aber machen, wenn man sich ohne Wasser gereinigt und später aber beten muss? Muss man sich dann extra mit Wasser reinigen vor dem Wudu? Nein, Barakallahu fikum. Nein. Man kann sich mit Wasser reinigen oder mit Papier oder mit Steinen. Und wenn man kein Wasser hat, keine Steine hat, kein Papier hat, da kann man auch etwas anderes benutzen. Aber auch sehe ich keine Knochen oder kein Kot von Tieren und sowas. Was heute nicht, würde ich hier in Deutschland. Ich meine, das passiert selten. Aber allgemein, nach den Hadithen von unserem Propheten Muhammad s.a.w. ist die Lage so, wie erklärt worden ist. Aber du brauchst nicht unbedingt danach dann Wasser zu benutzen. Du kannst Wasser benutzen, du kannst Steine benutzen, und du nimmst dir die bessere Möglichkeit. Du kannst auch zwei Sachen miteinander verbinden. Das bedeutet, du kannst Wasser und Papiere nehmen, kein Problem. Oder Feuchtpapiere, auch kein Problem. Nach dem Urinieren reicht es für den Mann, mit Toilettenpapier sein Geschlechtsorgan zu reinigen? Ja, es reicht, inshallah. Also sollte man sozusagen das richtig machen, dass man wirklich Urin richtig sauber macht, was geblieben ist. Was ist, wenn ein Bruder im Gefängnis ist und er kommt Klamotten hat, die schmutzig sind, neben ihm im selben Zimmer ist ein Klo-Schüssel und die Qibla ist genau die Richtung, wie sollte er vorgehen, und darf er auch mit den schmutzigen Sachen beten? Barakallahu fikum, normalerweise, ja, das ist ein Thema, weil das stimmt hier, was die Frage ist. Also, es gibt viele Muslime, die in Gefängnissen sind, und diese Leute, die sind in einem Raum, die haben ein Klo, dort zum Beispiel Klobecken und so weiter, und das kann in Richtung Qibla, bezüglich Richtung Qibla, der soll sich ein bisschen drehen, bezüglich Kloschlüssel, das drin ist, der ist gezwungen, dort zu beten. Und die Toilette für ihn ist so ungefähr 20, 30 Zentimeter rechts, links von Toilette. Ja, das bedeutet vorne 20, 30 Zentimeter, rechts 20, 30 Zentimeter, links 30 Zentimeter. Dort ist für ihn die Toilette, Toilettenbecken. Und dort, wenn er dort ist, dann sagt er, zum Beispiel A'udhu Billahi Minal Khubuthi Wal Khaba'ith. Und wenn er diese 20 cm weg ist von dem, dann kann er sagen Rufranak. Bezüglich Wasser, wenn er Wasser drin, normalerweise hat er Waschbecken, dann sollte er diese, wenn er zum Beispiel Urin auf bestimmte Stellen von seinem, bei seinem Klamotten hat, dann sollte er das waschen. Wenn er diese Stellen genau kennt. Wenn er diese Stellen nicht kennt, dann sollte er entweder diese Hose oder diese zum Beispiel, diesen Gewand ändern oder waschen und dann beten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Können Sie ganz kurz noch mal die Sunnas beim Wudu nehmen aufzählen? Okay, was willst du von Sunna beim Wudu aufzählen? Erstmal, Sunna bei Wudu ist erstens, das gehört nicht zum unserem Thema normalerweise. Das gehört nicht zum Thema. Wir haben nicht von Wudu gesprochen, wir haben von Notdurftregeln gesprochen. Von Notdurftregeln. Die Sunnan von Wudu, das ist was anderes. Die Sunnan von Wudu sind was anderes, Barakallahu fikum. Wir haben von Notdurftregeln gesprochen. Meinst du das? Wird damit diese Frage gemeint oder was anderes? Wird diese Frage gemeint oder eine andere Frage, Barakallahu fikum? Okay, wenn man nicht anwesend ist und da hat man die Frage gestellt, dann ist man selber schuld. Was ist, wenn Urin auf die Hose oder auf dem Gewand kommt und man hat nicht die Möglichkeit, das Kleidungsstücke zu wechseln? Soll man trotzdem beten und reicht es, wenn es über meine Hose, welches mit Urin berührt würde, ein Gewand darüber anziehen? Dann sollst du ein Gewand darüber anziehen und du sollst die Hose sozusagen ausziehen. Und so kannst du das machen. Und diese Frage habe ich beantwortet schon. Wenn ich weiß, wo die Hose beschmutzt von Urin würde, kann ich es mit Wasser reinigen? Natürlich. Du musst das mit Wasser reinigen. Du musst. Die letzte Frage, inshallah. Man soll sich nach der Notdurft ja mit mindestens 3 Steinen reinigen. Müssen es auch mindestens 3 Blätter Papier sein? Nein, die müssen nicht 3 Blätter Papier sein. Wenn es statt Steinen benutzt wird, muss man auch 3 nehmen, wenn man sich anschließend noch mit Wasser reinigen? Nein, da muss man nicht. Barakallahu fikum. Da muss man nicht. Sondern da benutzt man von Papieren oder vom Wasser keine bestimmte Mengen, sondern da sollte man sich nur richtig reinigen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. So, mit Barakallahu fikum haben wir die Fragen, die zum Thema waren. Somit haben wir die Fragen, die zum Thema waren, beantwortet, inshallah. Die Brüder und Schwestern, die zu spät gekommen sind, natürlich, die werden jetzt vielleicht sagen oder fragen, was haben diese Leute besprochen? Wir haben heute über weiter, Barakallahu fikum, von Zubul Salam, die Notdurftregeln oder nur dort verrichten Regeln zu Ende geführt. Das wird, wir haben fast alle Regeln, die hier in diesem Buch sozusagen durch Hadithe bestätigt worden sind, wir haben die erklärt, und somit haben wir auch Kapitel 7 zu Ende geführt. Das nächste Mal fangen wir inshallah mit Barakallahu fikum, das nächste Mal fangen wir mit dem Thema Ganzkörperwaschung, mit dem Thema Ganzkörperwaschung bi'iznihi ta'ala. Das ist, was wir heute gemacht haben, und wir haben ein paar Fragen hier in der Moschee Barakallahu fikum beantwortet und dann auch hier im Paltok. Morgen, wie ich schon gesagt habe, wir treffen uns bi'iznihi ta'ala morgen ab okay, bitte. Jemand hat eine Frage gestellt und der Bruder hat die Frage vergessen. Deshalb kein Problem. Ich meine, damit wir gerecht sind, bleiben. Und damit wir gerecht sind, dann, Barakallahu fikum, antworte ich dieser Frage schnell. Wenn das zum Thema gehört eigentlich. Ja, bitteschön. Dann schnell aber bitte. Diese Frage, was du vergessen hast. Und wir zu Ende führen. Normalerweise ist der Unterricht jetzt mit Abu Jamal, nicht mit mir. Ja, urinieren im Stehen. Ja, dann muss ich auf Abu Jamal warten. Inshallah. Der Bruder stellte eine Frage, Barakallahu fikum, und zwar urinieren im Stehen, ob man im Stehen urinieren darf oder nicht. Eigentlich, Barakallahu fikum, Aisha, radwanallahu alaiha, die Frau von unserem Propheten Muhammad s.a.w. in Dunya und im Paradies. Aisha ist die Frau von Propheten Muhammad s.a.w. ist in Dunya und im Paradies seine Frau. Sie hat erzählt, Wer euch erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. im Stehen uriniert hat, hat einen Fehler begangen. Hier lügt bedeutet Fehler begangen. Kadhab, das bedeutet von den Leuten von Hijaz, lügen bedeutet Fehler machen und nicht unbedingt lügen. Auf jeden Fall, aber es gibt andere Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. im Stehen uriniert hat. Dann haben wir jetzt zwei. Wir haben, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Aussage von Aisha, und wir haben, dass er das gemacht hat, weil die Sahaba das überliefert haben. Die Gelehrten sagen, Aisha radhiyallahu anha hat davon erzählt, was sie sozusagen zu Hause gemerkt hat bei ihr. Und wenn sie etwas zu Hause gemerkt hat bei ihr, und es gibt aber andere, der Prophet war nicht 24 Stunden zu Hause. Der war auch draußen. Der war auch mit den Leuten auf Reisen. Der war zum Beispiel woanders als zu Hause. Und die Sahaba haben erzählt, dass er doch im Stehen uriniert hat. Deshalb haben wir jetzt zwei Aussagen. Und da können wir das sozusagen erklären, indem wir sagen, Aisha radhiyallahu anha hat davon erzählt, was sie vom Propheten zu Hause gesehen hat. Aber die Sahaba haben von etwas anderem erzählt, was sie draußen gesehen haben. Und wir können kombinieren zwischen diesen Aussagen und sagen wir, besser ist, richtiger ist, lieber ist, dass man im Sitzen uriniert. Aber wenn man im Stehen uriniert, ist es auch erlaubt unter einer Bedingung, dass man aufpasst, nicht, dass die vom Urin etwas auf Körper oder auf Bekleidung sprüht. Wenn die Sache so ist, dann kann man. Kein Problem. Ich hoffe, dass man jetzt die Antwort verstanden hat. Weil man geschrieben hat, ich habe diese Antwort nicht verstanden. Aisha radhiyallahu anha erzählt von etwas, was sie gesehen hat. Die anderen Sahaba erzählen von etwas, was sie gesehen haben. Und Kombination ist, besser ist, im Sitzen zu urinieren. Man kann im Stehen urinieren unter einer Bedingung, das Barakallahu fikum, dass man sicher ist, dass nichts von diesem Urin auf Klamotten kommt. Wallahu ta'ala a'la وأعلم. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Morgen, inshallah, ab 20 Uhr, morgen ab 20 Uhr, machen wir weiter mit dem Koranunterricht. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern sich vorbereiten. Dass die Brüder und Schwestern sich vorbereiten. Barakallahu fikum, morgen. Die Ayat, die wir weitermachen, die sind von Surah 16, von Surah An-Nahl, von der Biene. Und Barakallahu fikum, wir haben bis Ayah 44 schon erklärt. Morgen, Barakallahu fikum, inshallah, machen wir bis Ayah vielleicht 50. Bis Ayah 50 vielleicht machen wir von 44 bis 50, inshallah. Und es gibt sehr interessante Ayah dabei. Die Ayah 49 oder die Ayah 50 selbst ist sehr interessant, Barakallahu fikum. Morgen, inshallah, treffen wir uns dann ab 20 Uhr. Wie schon gesagt habe, auch liebe Brüder und Schwestern, bezüglich Zeit. Bei uns ist Maghrib um 8, das wird 20 Uhr. Und dann beten wir brauchen so 10 Minuten, das wird, wenn wir ein bisschen Verspätung haben, 10 Minuten, dann Barakallahu fikum, verstehen, dass wir im Gebet sind und deshalb gab es diese Verspätung. Unser Programm ist jeden Tag Unterricht ab 20 Uhr. Jeden Tag Unterricht ab 20 Uhr. Und die Unterrichte, die sind oben. Bitte liest oben, was oben steht. Oben steht etwas. Steht zum Beispiel heute Faqih-Unterricht, Subul Salam mit Abu Hussein, Arabisch-Deutsch live aus Moschee. Arabisch-Deutsch. Ich rede in diesen Unterrichten auf Arabisch und auf Deutsch. Und ich will damit auch etwas erklären, dass die Brüder und Schwestern versuchen, Arabisch zu lernen. Dass sie versuchen, Arabisch zu lernen und dass sie Arabisch verstehen. Weil die arabische Sprache die Sprache des Korans ist. Und die Sprache von Sunna. Die sozusagen die religiöse Sprache für uns. Du kannst natürlich auch in anderen Sprachen reden, aber das ist wichtig. Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Sammler. Unser Programm ist so, sieht so aus. Montag arabische Sprache, die Regeln des Arabischen. Wir nehmen ein Buch, das ist Al-Ajurumiyya. Al-Ajurumiyya heißt dieses Buch. Dann Dienstag, Barakallahu fikum, Fiqh, Unterricht ab 20 Uhr immer. Arabisch, Deutsch aus Moschee. Barakallahu fikum. Was ist für ein Thema für Nicht-Muslims? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, kann man erklären? Das wird ja nicht Muslim. Was ist mit Ihnen? Das wird. Will man verstehen, was wir sagen? Ja? Ja, auch Nicht-Muslime sind herzlich willkommen bei uns im Raum. Kein Problem. Jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen, außer diejenigen, die natürlich den Unterricht wirklich stören wollen. Aber jeder kann kommen, kein Problem für mich. Auf jeden Fall, Montag haben wir Unterricht auf Arabisch und auf Deutsch. Das ist ab 20 Uhr, das ist Regeln der arabischen Sprache. Man lernt hier die Regeln der arabischen Sprache von einem Buch. Der Name dieses Buch oder Titel von diesem Buch heißt Al-Muqaddim Al-Ajurumiyya. So ein Name ist das. Dann Barakallahu fikum, Dienstag haben wir sozusagen, wir lernen Urteile in der Religion. Das bedeutet, wie man die Religion praktiziert, wie man die Religion praktiziert zu bestimmten Themen. Das fängt mit, wir haben Waschung, wie man Waschung macht, wie man zum Beispiel, wie man überhaupt betet und so weiter. Das ist Barakallahu, das heißt Fiqh im Islam. Fiqh, das bedeutet, sozusagen verstehen, ja, verstehen, und das ist das Wissen, in dem man die Urteile der Religion kennt. Das wird, was verboten ist, was erlaubt ist, wie man etwas durchführt und so weiter. Ja, Fiqh. Und wir nehmen das von einem Buch, das heißt Subul As-Salam. Subul As-Salam. Dann Barakallahu fikum, dann haben wir Mittwoch Koranunterricht. Koranunterricht. Das wird, wir lesen etwas vom Koran, dann wird das erklärt auf Arabisch und Deutsch. Und dann wird das, dann versuchen wir das auswendig zu lernen. Auswendig zu lernen. Das ist Mittwoch, auch ab 20 Uhr. Dann Donnerstag, haben wir Glaubensunterricht oder Aqida-Unterricht. Das wird die islamische Glaube. Was sagt er? Wie steht Islam? Oder was glauben wir überhaupt? Die Grundlagen. Die Grundlagen. Ja? Die Grundlagen. Dann die Grundlagen des islamischen Glaubens sozusagen am Donnerstag. Dann am Freitag, Barakallahu Fikum, haben wir Unterricht über Zeichen Vorzeichen der Stunde. Zeichen vor dem letzten Tag. Das ist ab 20 Uhr auch. Zeichen vor dem letzten Tag. Und das sind diese Unterrichte alle, die kommen aus der Moschee. Das bedeutet, ich habe auch Leute vor mir, hier in der Moschee, und die hören, was ich sage, und die machen den Unterricht mit. Ja? Die hören das mit, und deshalb sollte ich auch auf Arabisch reden und dann auf Deutsch. Wenn ich am Wochenende nicht beschäftigt bin, dann gibt es bei uns hier am Samstag und Sonntag auch, am Samstag und Sonntag dann Unterricht, und zwar wir nehmen das von sozusagen Verhaltensregeln und Erziehungsregeln im Islam, also wie wir uns verhalten müssen, ja, wie wir uns verhalten müssen. Das sind, Barakallahu Fikum, das sind sozusagen unsere Unterrichte von Minhaj al-Qasidin. Auszüge aus Minhaj al-Qasidin. Das sind sehr schöne Verhaltensregeln. Da haben wir so drei oder vier Unterrichte schon gehabt. Drei Unterrichte haben wir schon gehabt. Und ich denke, es gab Brüder und Schwestern, die das aufgenommen haben, diese Unterrichte. Das ist unser Plan, Barakallahu Fik. Das ist jetzt von der Moschee. Jetzt aus der Moschee ist das. Dann im Paltok, haben wir den Barakallahu Fikum auch Programm in der ganzen Woche, und zwar Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag macht Abu Jamal Unterricht. Macht Abu Jamal Unterricht. Bruder Tamid macht Unterricht ab 22 Uhr. Jetzt, es gibt Unregelmäßigkeiten, weil Abu Jamal beschäftigt ist mit dem Seminar, was wir jetzt am Wochenende haben würden. Dann Barakallahu Fikum. Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 22 Uhr gibt es hier von mir Unterricht. Inshallah. Und diese Unterrichte, die sind nur auf Deutsch. Ja? Die Audio-Vorträge, es gibt auch auf audioislam.de. Da könnte man dort bei Audio-Vorträge und auf Deutsch klicken. Da gibt es sehr viele Audio-Vorträge. Ne, ohne Punkt. Ohne Punkt, Hamza, dazwischen. Ohne Punkt. Nein, kein Problem. Barakallahu fikum. طيب, das ist alles. Mittwoch, Freitag und Sonntag. Eigentlich, wenn ich natürlich nicht beschäftigt bin und so weiter. Das ist unser Programm, Barakallahu fikum, was wir haben. Und es gibt in den nächsten Tagen, ja, in den nächsten Tagen, Barakallahu Fikum, in den nächsten Tagen werden wir auch in den nächsten Wochen inshallah neue Unterrichte anbieten. Es werden auch neue Unterrichte angeboten. Ja, das Buch Al-Ajr Rumiya, ich meine, da kannst du nur von Bibliotheken verlangen. Oder du kannst an uns schreiben, E-Mail, und dann sehe ich, ob ich das für dich finden kann. Ich habe leider die Brüder auch bei mir, die sind hier sehr viele, die wollen diese Bücher alle haben. Auf jeden Fall, liebe Brüder und Schwestern, nochmal, es wird inshallah in der Zukunft auch, inshallah, wenn Allah will, dann werden wir neue Unterrichte anbieten. Und es gab natürlich auch noch eine Idee, dass wir sozusagen speziell Unterrichte für bestimmte Brüder und Schwestern anbieten, die natürlich sozusagen mehr in Wissen sein wollen. Dazu, barakallahu fikum, haben wir jeden Monat ein Seminar hier bei mir. Und das sind in 5 Unterrichtseinheiten. Wir sind jetzt bei 9. Seminar, denke ich. Bei 9. oder bei 10. Bei 10. Seminar sind wir jetzt. Das ist Koran, Aqida, Fiqh, Hadith-Lehre und Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Unterrichte. An einem Samstag, barakallahu fikum. Ja. Wir haben diese auch Unterrichte haben wir. Das ist speziell für manche Brüder und Schwestern, die zu uns kommen, die zu mir in der Moschee kommen. Und dann haben wir andere auch Seminare, die sind ein bisschen größer, die sind ab und zu in manchen Städten. Und wir haben dann große Seminare, wie zum Beispiel Seminar, jetzt Barakallahu Fikum, das kommende Seminar. Das ist alles, was hier für euch ist. Natürlich, es gibt andere Dinge, die wir machen. Es gibt andere Dinge auch, die wir machen, natürlich, Barakallahu Fikum. Zum Beispiel Vorträge auf Deutsch. Vorträge auf Deutsch hier für die Kuffar, an der Universitäten und sowas. In der letzten Zeit natürlich habe ich hier viele Einladungen abgesagt. Viele Einladungen abgesagt, Barakallahu Fikum. Ich habe das nicht angenommen, weil ich beschäftigt bin hier bei mir und weil wir auch bei uns in der Moschee sehr viel zu tun haben. Wir haben, Barakallahu Fikum, wie ihr wisst, Tag der offenen Moschee, wir haben Diskussionsrunden mit der Kirche, die Kirche, die kommt zu uns und die Leute kommen zu uns und wir gehen zu ihnen. Barakallahu Fikum, dazu auch bin ich Seelsorger im Gefängnis für die muslimischen Häftlinge und auch noch Multiplikator für Subvention von Drogen. Und wir haben natürlich auch, Barakallahu Fikum, dann auch diese Telefon sozusagen Line, dass die Brüder und Schwestern, wenn sie Fragen haben, dass sie uns anrufen. Und das Ganze ist zusammen, Barakallahu Fikum. Ich meine, wenn ihr rechnet, dann seht ihr, dass man am Ende keine Zeit hat. Wir haben, Alhamdulillah, bei uns auch, es gibt auch hier im Internet übrigens auch Unterrichte für die Schwestern, speziell für die Schwestern. Es gibt auch Unterrichte speziell für die Schwestern hier im Paltok und auch bei uns in der Moschee gibt es auch speziell für die Schwestern Unterrichte. Die lernen Arabisch, die lernen Koran, die sind 2 Gruppen, die lernen eine Gruppe Arabisch, die sind Anfänger, eine Gruppe, die sind Fortgeschrittene und dann gibt es einen Religionsunterricht und dann haben wir auch natürlich für die Kinder Koranunterricht und Arabischunterricht und so weiter. Hier im Paltok, es gibt die Schwestern, die kennen den Raum. Du kannst dich vielleicht mit Umsumayya in Verbindung setzen, dann kann dir nähere Informationen geben von dem Raum der Schwestern hier im Paltok. Das ist sozusagen unser volles Programm. Und wie ich schon gesagt habe, es wird im nächsten, inshallah, auch neue Unterrichte angeboten oder ist was Spezielles für unsere Brüder. Und ich weiß ja sowieso, mein sozusagen, Barakallahu Fikum, meine Idee war schon früher, dass wir so eine kleine Schule hier gründen. Ja? Es gab sozusagen eine Idee, dass wir eine kleine Schule, und Alhamdulillah, wir sind auf dem Weg. Ich meine, wenn ihr denkt, jeden Tag machen wir von 20 Uhr bis zum Beispiel 23 Uhr, die sind wie viele Stunden? 3 Stunden oder manchmal machen wir 4 Stunden hier. Und dann gibt es Arabisch, da gibt es Koran, alles ist da. Wenn man lernen will, aber wenn man nur Namen hier am Paltok stellen möchte, ach, dann wird man nicht viel lernen. Ja? Das ist die Sache, Barakallahu Fik. Abu Jamal kann vielleicht wird kommen oder nicht, weiß ich nicht. Was ich weiß nur, ist der Unterricht von Abu Jamal jetzt. Taib, Jazakumullah khairan, Barakallahu Fikum. Gibt es noch Fragen zum Unterricht oder zu es gibt auch für den Raum, Barakallahu Fikum, Regeln. Bitte diese Regeln lesen und bitte sich an die Regeln halten für die Brüder und Schwestern. Alle. Ja, wenn ein Bruder als Admin reinkommt, dann wird der Admin reinkommen. Aber wenn er nicht kommt, was soll ich ihm tun? Ich meine, soll ich den Leuten zwingen? Oder soll ich, was kann ich tun? Es gibt hier vielleicht 10 Admins. Aber wenn sie nicht reinkommen, ja, was kann ich machen? Und ob männlich oder weiblich, dass das sich... Ja, okay, wo sind die Brüder? Wo sind die 10? Der nächste Seminar bei uns wird vielleicht im Mai sein. Wird im Mai sein, inshallah. Wenn ich im Mai da bin, weil ich Barakallahu Fikum sehr viele Einladungen bekommen habe im Mai. Es gibt sehr viele Seminare, auf Arabisch natürlich. Nicht auf Deutsch, sondern auf Arabisch. Wenn ich da bin und sowas, dann sehen wir, vielleicht wird das im Mai sein. Oder im April, vielleicht Ende April. Oder vor Ende April werden wir hier ein Seminar haben. Da sage ich euch Bescheid. Bis dahin sage ich euch Bescheid. Taib. Inshallah, sehen wir. Wenn du nach Leipzig umziehen willst, bitteschön. Herzlich willkommen. Ja, sowieso unsere Lage ist besser als Alhamdulillah bei Moschee mäßig. Unsere Lage ist sehr gut. Ja, ich war schon in so vielen Moscheen hier in Europa. In Europa, nicht nur in Deutschland. Alhamdulillah, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für die Gabe, dass wir so eine Moschee hier haben. Alhamdulillah, Rabbil Alam. Okay, wir haben nicht großen Kuppel, wir haben nur eine kleine Kuppel, so über unser Schornstein. Und wir haben nicht jetzt die Moschee, die von Marmor und von Fliesen sozusagen beschmückt ist. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alam. Wir haben einen Platz, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Und das Schönste ist, wir haben keine Bid'a bei uns. Wir haben keine Bid'a, wir haben keine Neuerungen in unserer Moschee. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich danke Allah dafür. Das ist die Sache. Ah, Kachal, Marmar. Auf jeden Fall, Barakallahu Fik, wie ich schon gesagt habe. Wichtig ist, dass man den Islam praktizieren kann, Barakallahu Fik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich meine, Alhamdulillah, und wir machen alles übrigens ehrenamtlich hier. Wir machen das ehrenamtlich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nicht wie andere Moscheen. Tayyib. Ja, das ist eine Diskussion. Auf jeden Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und inshallah, ich weiß nicht, wollen die Brüder und Schwestern hier bleiben, warten auf Abu Jamal, vielleicht kommt er in 10 Minuten noch, dann bitteschön. Wenn nicht, dann nicht. Und eine Sache, ich meine, man erinnert mich immer an eine Sache, Barakallahu fikum. Ihr müsst aufpassen, dieses Programm Paltok ist groß, es gibt Millionen von Menschen, ja, es gibt, Barakallahu fikum, Millionen von Menschen, die dieses Programm besuchen, und es gibt verschiedene Leute, und es gibt viele Leute, die behaupten, sie hätten sozusagen Wissen, oder es gibt viele Leute, Barakallahu fikum, es gibt viele Leute, die, Barakallahu fikum, die sozusagen armselig sind, oder manche, die sind auch unwissend, und die fallen jedes Mal auf der Nase, wenn sie in bestimmten Räumen sind. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Es gibt hier in Paltok zum Beispiel einen Raum, das heißt Licht des Islam. Licht des Islam. Das ist dieser Raum von Ahbash. Möge Allah uns bewahren. Das sind eine Sekte, die sind ein paar tausend Leute in der ganzen Welt, das wird, die sind nicht so viel. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Zweitens, es gibt einen Raum, das heißt deutschsprachige Ahl-Sunna-Unterricht. Deutschsprachige Ahl-Sunna-Unterricht. Diese Leute, die haben sozusagen unseren Namen genommen, aber die haben Islam-Unterricht weggemacht. Die haben gesagt, Ahl-Sunna-Unterricht. Und die sind, Barakallahu fikum, auch diese Leute, die sind eine Sekte. Möge Allah uns bewahren. Zum Beispiel, nur als ein Beweis dafür, diese Leute sagen, man darf die Toten rufen. Und man darf die Toten als Vermittler haben zwischen uns und Allah. Möge Allah uns bewahren. Und die sagen, dass die großen Gelehrten wie Sheikh al-Islam, Nutaymiyah und so weiter, die sind Kuffar. Es gibt noch, Barakallahu fikum, ein Shia-Raum. Es gibt ein Shia-Raum, das heißt Muslim-Markt-Raum und sowas. Deshalb, Barakallahu fikum, aufpassen, die sind Shia. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das brauche ich nicht viel zu erzählen. Dann, Barakallahu fikum, gibt es Leute, die behaupten, dass sie nach Islam, nach Koran und Sunna, die behaupten, dass sie nach Koran und Sunna beurteilen und behaupten, dass sie Koran und Sunna folgen. Das ist dieser deutschsprachige Islam-Informationraum. Deutschsprachiger Islam-Informationraum. Und die Leute dort, die unterrichten, Barakallahu fikum, die behaupten, wal'iyadu billah, dass die Gelehrten Verräter sind und dass die Gelehrten des Islam keine Muslime mehr geworden sind. Und übrigens, ich meine, manche von ihnen sehen mich auch als kein Muslim. Also ich bin für sie kein Muslim. Ich weiß nicht, wie ich den Islam annehmen kann, wenn ich kein Muslim mehr geworden bin. Wie nimmt man den Islam an, liebe Brüder und Schwestern? Wie nimmt man den Islam an? Na, Alhamdulillah Rabbil Alamin, das stört mich nicht, aber wie nimmt man den Islam an? Mit Shahada? Okay. Ihr seid meine Zeugen. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bin ich jetzt Muslim geworden? Möge Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, wallah, liebe Brüder und Schwestern. Eine Person, der sagt, Sheikh Ibn Baz, ja, Alhamdulillah, jemand ist heute Muslim geworden. Ein Sheikh, ein Gelehrter wie Sheikh Ibn Baz, wird vom Islam ausgeschlossen, und das wurde bei ihnen gesagt, der ist schlimmer als die Höllenfeuerhunde. A'udhu billah. Die haben gesagt, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin und Sheikh Al-Albani, ist diese Bezeichnung Hunde von Höllenfeuer, ist das für sie wenig. Die sind schlimmer als das. Wal'iyadu billah. Und diese Leute zum Beispiel, die sagen, jemand ist kein Muslim mehr. Und wenn du ihn nicht als kein Muslim bezeichnest, dann bist du auch kein Muslim mehr. Und manche Brüder und Schwestern, die sind sozusagen unwissend oder armselig, und die denken, die vertrauen noch diesen Leuten. Es gibt eine Regel, die kennen wir so, schon lange. Wer über die Gelehrten des Islam, die Allah fürchten und die gut sind, wer diese Leute beschimpft und vom Islam ausschließt, diese Person kann niemals auf dem richtigen Weg des Islam sein. Und diese Leute reden nur über ein Thema. Ich meine, über Tauhid reden. Der wollte über Tauhid sprechen. Die ganze Zeit redet er über, dieser Mann ist kein Muslim, diese Person ist kein Muslim, dieser Mann. Und nicht so. Ich meine, wal-iyadu billah, der hat von diesem Ahmed Yassin zum Beispiel. Ahmed Yassin, der war dieser Mann, der in Palästina war, in Gazastreifen. Dieser Mann, barakallahu fikum, der war voll behindert. Der war voll behindert. Er hat gesagt, der ist ein Kopf von Tawarit. Wal-iyadu billah. Ein Kopf von Tawarit. A'udhu billah. Hast du Iqamat al-Hujjah gemacht? Hast du mit ihm gesprochen? Haben die sozusagen, wurde er vor einem Richter geführt? Okay, ich bin nicht mit allem, was Ahmed Yassin sagt, ich bin nicht mit Ahmed Yassin, was er gesagt hat, sage ich jetzt, einverstanden. Aber wenn er auch einen Fehler gemacht hat, dann sollte man auch mit ihm reden erstmal. Damit man, barakallahu fikum, damit er, weil er sozusagen gesagt hat, der will ein demokratisches System und ich weiß nicht was und sowas, das kennen wir. Das kennen wir von manchen Leuten, die sagen, wir können das notwendigerweise praktizieren. Notwendigerweise. Wenn das auch so wäre, dass man ihn vom Islam ausschließen will, dann sollten die Gelehrten das machen. Ja? Dann sollten die Gelehrten das machen. Nicht ein Mann, der noch nicht unterscheiden kann zwischen Kafara und Takfir. Er kann nicht unterscheiden zwischen diesen zwei Wörtern. Al-Kufr bil-Taghut und Takfir al-Nas. Dass man Taghut abschwört und dass man, barakallahu fikum, die Leute vom Islam ausschließt. Ja, wenn auch zu ihm Widerspruch ist, aber du kannst ihn nicht vom Islam ausschließen. Du kannst ihn vom Islam nicht ausschließen. Auf jeden Fall, wir rufen die Leute, dass sie zum Islam kommen und nicht, barakallahu fikum, dass die Leute vom Islam ausgeschlossen werden. Aber leider, schaut mal zum Beispiel hier ein Beispiel. Jemand war bei ihnen im Raum und er hat das gehört, was dieser Mann gesagt hat im Raum. Jetzt kommt man mit der Frage, wieso hat er das gemacht? Ist die Demokratie mit Scharia und sowas? Das ist ein Beweis, was ich gesagt habe. Möge Allah uns bewahren. Dann kommt eine Person, die nicht so viel Ahnung vom Islam hat, zu diesen Leuten. Und dann werden sie alle vom Islam ausgeschlossen. Möge Allah uns bewahren. Die haben mich persönlich auch vom Islam ausgeschlossen, barakallahu fik. Die haben Sheikh ibn Baz, Sheikh ibn Uthaymin, Sheikh al-Albani vom Islam ausgeschlossen. Wal-iyadu billah. Deshalb aufpassen, barakallahu fik. Wir haben das tausendmal gesagt und es gibt viele Leute, die verstehen das nicht. Aber eines Tages werden die Leute das verstehen. Wenn sie am Ende davor stehen, dass sie die Muslime in der Moschee vom Islam ausschließen. Dass wir die sehen, jemanden, der betet und fastet und der macht alles vom Islam und da sagt man, der ist kein Muslim mehr. Sagt man, warum? Weil er eine sozusagen, barakallahu fikum, etwas gesagt hat. Nein, nicht so macht man im Islam. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es kam zu ihm Mu'adh ibn Jabal. Und er hat sich vor ihm niedergeworfen, passt auf, niedergeworfen. Darf ein Muslim sich niederwerfen, außer vor Allah? Darf ein Muslim sich niederwerfen, außer vor Allah? Nur vor Allah, richtig? Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh nicht vom Islam ausgeschlossen? Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh nicht vom Islam ausgeschlossen? Warum ist Mu'adh Muslim geblieben? Schaut mal, dass diese Leute, barakallahu fikum, mit den Gefühlen von Muslimin spielen, wal-iyadu billah. Es gibt eine Regel, wenn jemand vom Islam ausgeschlossen wird, dann sollte diese Person mit ihm gesprochen werden. Da sollte man wissen, warum hat diese Person das gemacht? Und dann kann man ein Urteil fällen. Und nicht, wal-iyadu billah, Urteil fällen. Die sagen diese Leute, a'udhu billah, wallahi, etwas, was sehr schlimm ist. Übrigens, diese Leute werfen unsere Religion indirekt, pass auf, indirekt, ich sage. Ich bin nicht wie diese Leute, alhamdulillah, rabbil alam. Aber indirekt, wenn man ihre Wörter nimmt, dass indirekt behaupten diese Leute, dass unsere Religion nicht vollständig ist und dass der Prophet die Wahrheit nicht gesagt hat. Da sagt man wie? Ja, sage ich euch wie. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dass er Allah s.a.w. gefragt hat, dass Allah sozusagen die Muslimin nicht vernichtet und dass die Muslime immer sozusagen immer einen Kern haben. Das wird, es wird immer ein sozusagen islamisches Land geben. Diese Leute sagen, es gibt heutzutage kein islamisches Land. Und wenn das stimmen würde, dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. sozusagen, was er uns erzählt hat, dann war das nicht richtig. Diese Leute behaupten, dass Mekka und Medina kein muslimische Länder wären. Mekka und Medina keine muslimische Länder? Möge Allah uns bewahren. Obwohl, barakallahu fikum, das steht bei Sahih al-Bukhari, die Erklärung von Ibn Hajar al-Asqalani. Die Erklärung von Ibn Hajar al-Asqalani bezüglich Hadith, La hijrata ba'da al-Fath. Keine Auswanderung nach der Befreiung von Mekka. Der sagt, Ibn Hajar al-Asqalani, pass auf, der hat von Ibn Abdul Barr geholt, in Fath al-Bari. Der sagt, und das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, dass Mekka immer islamisch bleibt. So sagt er. Ibn Abdul Barr und Ibn Hajar hat das von ihm übernommen. Und diese Leute kommen und sagen, Mekka ist nicht islamisch und die Leute sind nicht Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und am schlimmsten, liebe Brüder und Schwestern, ist, passt auf, wenn jemanden vom Islam ausschließen will, ja, da muss man zwei Bedingungen hier haben. Erstmal, Es müssen die Bedingungen vorhanden sein, dass man diese Person vom Islam ausschließt. Zweitens, es müssen keine Hinderungen vorhanden sein. Bedingungen da, keine Hindernisse. Das ist die erste. Das ist das erste. Zweite Bedingung ist, Barakallahu, Voraussetzung ist, man muss Iqamat al-Hujjah machen. Was bedeutet Iqamat al-Hujjah? Man muss mit dieser Person reden und erklären, dass dies, was du gemacht hast, nicht in Ordnung ist. Vielleicht hat diese Person aus Unwissenheit gemacht, wie zum Beispiel Mu'adh, als er vom Propheten Muhammad s.a.w. sich niedergeworfen hat. Der Prophet hat ihm das erklärt. Wenn man das gemacht hat, dann könnte ein Gelehrter, ein Richter, diese Person vom Islam sozusagen ausschließen. Wenn das passiert, passt auf, liebe Brüder und Schwestern, wenn das passiert, dann ist das nicht maßgebend für ganze Nationen, dass sie auch diese Fatwa annehmen. Das ist kein Zwang für die ganze Nation. Weil manche Leute sagen, wir sehen das nicht ein, dass dieser Mann vom Islam ausgeschlossen wird. Und die bringen Beweise. Und hier sagt man, das ist Ijtihad-Frage. Und dass man nach Ijtihad-Frage die Leute, die diese Person vom Islam nicht ausschließen, ausschließt, das ist der Weg genau von Khawarij wal-Iyadu billah. Das ist genau der Weg von diesen Khawarij. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die töten die Muslimin und die verlassen die Mushrikin. Was tun diese Leute? Schaut mal. Diese wal-Iyadu billah, diese Lügner, diese Leute, die Fitna machen und die Gelehrten des Islam vom Islam ausschließen. Schaut mal, was sie machen. Die sagen zum Beispiel, der König von diesem Land oder der Präsident ist kein Muslim. Passt auf, liebe Brüder und Schwestern. Die sagen, der König oder der Präsident von diesem Land ist kein Muslim. Wenn die Gelehrten das bestätigen, dann sind sie gut. Wenn sie das nicht bestätigen, dann schließen sie die Gelehrten vom Islam aus. Und das haben nur die Khawarij getan. Das haben nur diese Leute getan. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die sind Höllenfeuerhunde. Und diese Leute verstehen vom Islam gar nicht. Und das ist das Gleiche, was heute gemacht wird. Ich gebe euch nur ein Beispiel, das beweist, dass diese Leute, wal'iyadu billah, dass sie, wal'iyadu billah, barakallahu fikum, dass diese Leute betrügen und lügen. Es gab eine Person, die hieß Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dieser Mann hat so viele von Sahaba getötet. Der hat Al-Ka'ba katapuliert. Al-Ka'ba hatte sozusagen zerstört. Al-Hajjaj. Klammert, liebe Brüder und Schwestern, hört mal zu, nur dass ihr versteht, was diese Leute von großen Fitna, von großen Lüge verbreiten zwischen Muslimen. Und die ändern unsere Religion im Namen sozusagen Ahle Sunnah wal Jama'a. Nein. Wir lassen uns, barakallahu fikum, nicht betrügen. Das ist genug. Al-Hajjaj bin Yusuf Thaqafi hat tausende von Sahaba getötet. Er hat Al-Ka'ba katabuliert. Er hat Al-Ka'ba sozusagen Teile von Al-Ka'ba zerstört. Ja? Dann, barakallahu fikum, dann hört mal zu, liebe Brüder und Schwestern. Die Gelehrten, die waren zwei Gruppen. Einer von ihnen hieß Tawus und Ibn Jubair. Diese zwei Gelehrten, die haben gesagt, Al-Hajjaj ist kein Muslim. Die haben gesagt, Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi ist kein Muslim. Ein anderer Gelehrter, zwei Gelehrten auch, die waren Al-Hasan Al-Basri und Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn al-Musayyib oder andere. Al-Hasan al-Basri zum Beispiel sagte, nein, Al-Hajjaj ist noch Muslim, und manche von Sahaba haben hinter Al-Hajjaj gebetet. Jetzt, barakallahu fikum, nach Aussage von diesen Lügnern in diesem Islam-Info-Raum, Tawus und Ibn Jubair sollten Al-Hasan al-Basri vom Islam ausschließen. Warum? Weil die gesagt haben, Al-Hajjaj ist kein Muslim, aber Al-Hasan al-Basri sagte Muslim. Das ist genau, liebe Brüder, was heute gemacht wird. Diese Leute sagen zum Beispiel, der König von Saudi-Arabien war kein Muslim. Und weil Sheikh Ibn Baz und Sheikh Ibn Uthaymin ihn nicht vom Islam ausgeschlossen sind, dann sind sie selber keine Muslime. Dann sagen wir, wallahi, ihr lügt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Erstmal, diese Fatwa ist Ijtihad. Und wenn jemand einen Präsident vom Islam ausschließt oder sowas, das ist Ijtihad. Und das ist kein Zwang für die Nation, dass sie das annehmen. Weil wenn man die Beweise nicht hat, oder wenn man sagt, ich habe bis jetzt keinen klaren Beweis, dass diese Person vom Islam ausgeschlossen ist. Drittens, wir reden über Muslimin. Ihr müsst, barakallahu fikum, unterscheiden. Ihr müsst unterscheiden, liebe Brüder und Schwestern. Inzwischen, ein Muslim, der ursprünglich Muslim ist, und der sagt, La ilaha Muhammad Rasulullah und so weiter, wenn man ihn vom Islam ausschließen will, und ein, der nicht Muslim ist, sowieso ist er nicht Muslim. Wir reden über Nicht-Muslime jetzt nicht. Das sind keine Muslime, die gehören nicht zu unserer Religion. Wir reden über die Leute, die von unserer Religion sind, wenn man sie vom Islam ausschließt. Da muss man einen klaren, deutlichen, eindeutigen Beweis holen. Das bedeutet, wenn 1% Zweifel daran ist, dann darf man eigentlich diese Leute vom Islam nicht ausschließen. Was wollen diese Leute? Die wollen, dass wir nur sagen, die anderen sind schuld und wir haben gar nicht getan. Bin Ali ist kein Muslim. Okay? Bin Ali ist kein Muslim. Für mich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Al-Qaddafi auch ist kein Muslim für mich. Okay? Damit man weiß auch, dass diese Leute lügen. Sagen, ja, schaut mal, diese Leute sagen, alle sind Muslim und so. Das stimmt nicht. Es gibt bestimmte Beweise, die klar sind. Wenn Al-Qaddafi sagt, wir müssen diese Wörter von Al-Quran, Qul, wegnehmen. Das ist was anderes. Aber schaut mal, wie diese Raum lügen und die sagen, ja, diese Leute, die verteidigen. Ich bin kein Rechtsanwalt von König oder von Präsidenten oder von sowas. Ich bin Rechtsanwalt meiner Religion. Ich will nicht, dass die Leute falsch von der Religion unterrichtet werden und dass die Muslime falschen Weg nehmen, ohne dass sie wissen. Und viele Leute jetzt nehmen den Weg von Khawarij, weil dieser Islam-Info, der hat gesagt, die sind gute Leute, Khawarij. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, die sind die Hunde von Feuer. Aber diese Leute sagen, die sind gut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, tausendmal haben wir erklärt. Wer, barakallahu fikum, Sheikh Ibn Baz, und Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymin beschimpft, dann seid sicher, liebe Brüder und liebe Schwestern, dass diese Person den richtigen Weg verfehlt hat und er hat nicht den richtigen Weg. Ja, seid sicher. Diese Ayat, was sie nehmen, die sind allgemeine Ayat. Ah, das ist auch eine sehr schlimme Sache. Die nehmen, liebe Brüder und Schwestern, die nehmen allgemeine Ayat. Allgemein, die sind sehr allgemein, die Ayat. Und eine allgemeine Ayat vom Koran sollte man richtig erklären. Und da sollte man die Sunna dazu nehmen. Diese Leute, die nehmen allgemeine Ayat und die setzen das nicht an der richtigen Stelle, sondern die setzen das auf die Leute und dann geben sie ein Urteil, obwohl sie nicht dürfen. Obwohl die das nicht dürfen, das ist die Sache. Ja? Das müssen wir, barakallahu fikum, verstehen. Haben die Muslime in Andalus, in Südspanien, wer Islam-Informationsseminar, bist du verrückt, Achi? Sowieso, Al-Akhwan al-Muslimin, für dich, Al-Muslimun, du bist für ihn, weil du Al-Akhwan al-Muslimun bist, du bist sowieso kein Muslim mehr. Weil die sagen, Al-Akhwan al-Muslimun, die sind sowieso kein Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, schaut mal, liebe Brüder und Schwestern. Zum Beispiel diese Aya, was hier gesagt worden ist. Die sagen, Ahmed Yasin ist Tagut, Ikhwan. Ahmed Yasin, Ra's min Ru'us al-Tawaghit, sagen sie. Ra's min Ru'us al-Tawaghit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Zungen von diesen Leuten schneiden. A'udhu billah. Ein Mann, der ist gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen, was er vom Fehler gemacht hat. Okay, ich bin nicht mit allen Meinungen von ihm einverstanden, aber dass man ihn vom Islam ausschließt, Allah, das ist groß. Der Mann hat nicht gesagt, ich nehme das. Die sagen, wir nehmen das in Notwendigkeit. Zweitens sage ich euch nur etwas zuletzt und ich will nicht mehr machen. Barakallahu fikum, wir machen zu Ende. Aber das war eine Warnung und jeder kann für sich selber entscheiden. Barakallahu fikum. Ich warne ausdrücklich von diesen Leuten. Ich sage, diese Leute haben den Weg von Khawarij. Bei Allah. Diese Leute haben Aussagen von Khawarij. Und die rufen die Muslime zum Schlechten. Wer keinen Respekt vor den Gelehrten des Islam hat. Von wem haben wir Aqidah gelernt in dieser Zeit? Von wem haben wir Aqidah in dieser Zeit gelernt, außer von diesen großen Gelehrten? Wer hat uns den Islam beigebracht, außer diese Leute? Aber dass man seine Zunge nicht hütet. Die Besten, habt ihr gesehen, dass ein Katholiker zum Beispiel, der redet schlecht vom Papst? Habt ihr gesehen, dass die Juden zum Beispiel von ihren Gelehrten schlecht reden? Nur bei diesen Leuten. Von den besten Gelehrten ausdrücklich die besten Gelehrten sind sie für sie kein Muslim. Wenn die besten Gelehrten kein Muslim sind, dann von wem nehmen wir? Von wem nehmen wir unsere Religion? Ja? Von wem werden wir unsere Religion, barakallahu fikum, annehmen? Und von wem werden wir die Religion sozusagen gelernt bekommen, wenn diese, barakallahu fikum, wenn diese Gelehrten keine Muslime wären? Ibn Baz al-Albani, Ibn Uthaymin, keine Muslim? Nicht nur die! Ich meine, die sind nur sozusagen jetzt Beispiel, barakallahu fikum. Beispiel. Hey, noch? Noch viele andere. Ich kenne, alhamdulillah, die Definition von Tagut. Wallahi, der lügt, achi. Der lügt. Der lügt, achi, der lügt. Der ist ein großer Lügner. Weißt du warum? Achi, Imperium. Imperium Islamum. Weißt du, warum er lügt? Weil in seinem Raum, und er war dabei, weil in seinem Raum, und er war dabei, als dieser, der andere, der aus Österreich ist, oder ich weiß nicht wo, der hat gesagt, diese drei, die sind keine Muslime. Und der wird einen Unterricht machen, dass Ibn Baz kein Muslim ist. Und er war dieser dabei, diese Islam-Info. Wieso hat er sie nicht verteidigt? Angenommen jetzt. Jemand redet von mir schlecht vor dir. Der sagt, Abu al-Hussein ist kein Muslim. Was ist deine richtige sozusagen Stellung, islamisch gesehen? Mindestens sagst du den anderen, fürchte Allah. Du darfst sowas nicht sagen. Das ist die Sache. Du musst ein bisschen verteidigen. Und wenn man von Gelehrten des Islam, aber diese Sache, Khawarij sind gute Muslime. Wer hat das gesagt? Er. Wer sagt, Mekka und Medina, die sind keine muslimischen Länder? Nein, nein, nein, der war dabei und der hat das gehört. Und der hat auch, Achi Barakallahu Fik, der hat auch gesagt, ja, die behaupten, dass der König von Saudi-Arabien Korane druckt. Und dass er sozusagen Geld an die Armen spendet. Während der andere gesagt hat, Sheikh Ibn Baz al-Albani und sowas, die sind Tawagit. Komm schon, wir sind nicht dumm. Nein, die Erwähnten sind nicht Kuffar, weil sie als Muslime gestorben sind. Ja, das ist die Sache, Achi Barakallahu Fik. Diese Leute sind als Muslime und die sind die Gelehrten des Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie ins Paradies bringen. Noch eine Sache, liebe Brüder und Schwestern. Noch eine Sache. Ich kläre euch etwas, was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Was viele von uns vielleicht vergessen oder hier natürlich versehentlich, die wissen das nicht, ja? Was hier gemeint wird und was hier gemacht wird. Man bringt ein Eier. Schaut mal, liebe Brüder. Man bringt eine Eier. Und diese Eier ist allgemein. Ja? Diese Eier ist sehr allgemein. Und dann nimmt man diese Eier und dann macht aus diesem Eier speziellen Urteil über eine Person, obwohl Allah das nicht gemacht im Koran. Allah hat allgemein gesprochen. Wenn wir aber die Person beurteilen wollen, dann müssen wir erstmal die Bedingungen dafür, die Voraussetzungen dafür verstehen und wissen. Und wenn man Barakallahu Fikum von den Muslimen nicht mehr annimmt, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir von Gelehrten des Islam nicht mehr nehmen, dann von wem? Dann ist die Sache sehr schlimm. Das stimmt nicht auch. Das stimmt auch nicht, dass man kein Scharia hat. Was ist Scharia bei diesen Leuten? Was ist Scharia? Was ist Scharia bei diesen Leuten? Ich habe gesagt, ich verteidige kein König oder kein Präsident oder sowas. Das ist jeder seine Meinung. Aber ich verteidige den Islam, weil diese Leute mit dem Islam spielen. Wer eine Tat des Kufr gemacht hat, dann ist er nicht automatisch Kafir. Aufpassen hier! Wer ein Wort des Kufr gemacht hat, dann ist er nicht automatisch vom Islam ausgeschlossen. Das ist die Sache, die viele nicht verstehen auch. Wer Barakallahu Fikum Kufr begangen hat, ohne zu wissen, dass er kein Kafir. Ja, und die sagen, es gibt kein muslimisches Land. Das bedeutet, das ist normal, dass wir hier bleiben dann. Warum dann die Auswanderung? Liebe Brüder und Schwestern, der Prophet sagte, die Auswanderung wird nicht stoppen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. bis die Sonne vom Westen aufgeht. Okay, jetzt, wenn es kein islamisches Land mehr gibt, dann wohin auswandern? Wohin? Zum Mond? Deshalb, damit ihr auch wisst, dass diese Leute nochmal lügen, liebe Brüder und Schwestern. Jetzt kommen wir zu dieser Ayat, zu diesen Ayat, was sie sagen. Zum Beispiel, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Wenn ihr viel schreibt, dann werde ich auch sozusagen abgelenkt hier in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Da wurde oben, Barakallahu fikum, gesagt: Wer sie als Beschützer nimmt, dann ist er von ihnen. Oder wer sie unterstützt, dann ist er von ihnen. Richtig? Ja? Die sagen, das ist so. Aha, wer mit ihnen verbündet ist? Ja, okay. Ich meine, die Sache für mich, schau mal. Die Sache ist für mich ist nicht König von diesem Land oder Präsident von diesem Land. Die Sache ist für mich, was der Islam sagt dazu. Was der Islam dazu sagt. Nicht jetzt, was einer, der kein Arabisch kann, oder einer, der keine Ahnung hat, dass er davon spricht. Das ist die Sache für mich, Barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern. Die Sache ist für mich, ich bin kein Verteidiger für einen König oder für einen Präsident oder für sowas. Ja? Das ist nicht meine Sache. Sondern für mich die Sache ist, was die Gelehrten auch des Islam dazu gesagt haben. Du hast gesagt, Sheikh al-Islam Taymiyyah hat von Tawarid gesprochen. Ja, okay. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Herrscher, der mit Kuffar sich verbündet? Das hängt davon ab von Situation. Das hängt von der Situation ab. Wenn er das aus Angst macht, dann ist er kein Kafir. Dann ist er noch Muslim. Wenn er zum Beispiel aus Begierde macht, dann ist er kein Kafir. Aber wenn er das macht, weil er diese Kuffar liebt oder ihre Religion liebt oder der ist gegen den Islam, dann ist das was anderes. Dann ist er der Kafir. Aber wer kann das entscheiden, was diese Person ist? Da muss man Hujja, Iqamat al-Hujja machen. Und nicht, Barakallahu fikum, einer, der sitzt hier im Paltok und der lügt. Und der erzählt den Leuten falsche Informationen von Koran und Sunna. Und die Sache, ich sage euch ganz ehrlich, die Sache ist so, man hat ein paar Bücher gelesen von diesen Leuten, da denkt man, das ist die Wahrheit. Beispiel. Wenn du sagst, Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen, ne? Wenn du sagst, ich bin der Gott von Allah. Wenn man sagt, ich bin der Gott von Allah. Ist das Kufr oder nicht? O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. So, dieses Wort, ist Kufr oder nicht? Astaghfirullah sagst du. Meine Frage war nicht Astaghfirullah. Meine Frage war, Kufr oder nicht? Du sagst Taban, okay. Wieso wurde der Mann, der das gesagt hat, nicht vom Islam ausgeschlossen? Wieso wurde der Mann, der das gesagt hat, nicht vom Islam ausgeschlossen? Nee, die Leute, die immer von Kufr und Kufr reden. Wieso wurde er vom Islam nicht ausgeschlossen? Weil er fälschlicherweise das gesagt hat. Aha, das bedeutet, es könnte sein, dass man Kufr macht aus Versehen. Versteht ihr jetzt die Sache, liebe Brüder und Schwestern? Versteht ihr die Sache? Wie kann ich wissen, ob der Mann das gemeint hat oder nicht? Die Gelehrten sagen, der Mann hat das nicht gemeint so. Der hat das falsch gesagt. Der wollte sagen, oh Allah, du bist mein Gott, ich bin dein Diener, der hat das umgekehrt gesagt, falscherweise. Aber diese Leute behaupten, wenn man nur eine Tat begeht von Kufr, dann ist er Kafir. Oder wenn er ein Wort von Kufr sagt, dann ist er Kafir. Aber hier, bitteschön. Bitteschön, wieso wurde er vom Islam nicht ausgeschlossen? Und dazu am schlimmsten ist bei diesen Leuten, die sagen, Barakallahu fikum, immer, die Führer der Muslimin, die Regenten der Muslimin, der Oberhaupte der Muslimin, der Präsident und der König, als ob diese Leute keine Fehler begehen. Das bedeutet, sie sind ohne Fehler. Sie sind gute Leute. Sie machen alles, was Islam ist. Und beispielsweise, die leben auch hier zum Beispiel, oder manche von ihnen geben Fatwa, dass man die Kuffar beklauen darf. Du darfst die Kuffar beklauen, du darfst ihr Geld klauen und so weiter. Ja, aber nur die anderen. War Muaz blöde? War Muaz blöde? War Muaz blöd? Für mich, sie sind nicht Kuffar. Es gibt Kuffar, es gibt nicht Kuffar. Es gibt von ihnen Muslimin und es gibt von ihnen Kuffar. Aber war Muaz blöd? Nein, ha? Okay. Wieso hat er sich vor dem Propheten Muhammad s.a.w. niedergeworfen? Ja? Ich habe viel Schubat, ja, du hast recht. Weil er nicht wusste. Denkst du, dass die Führer heute der Muslimin oder der Präsidenten, ja, die wissen von Religion? Denkst du, die wissen von der Religion? Gaddafi weiß von Religion? Ob Gruß oder Ibadallah edik. Das ist nicht mal auf dem. Ja, Latif, möge Allah uns bewahren. Wallah, diese Fitna ist groß. Und liebe Brüder, ich sage euch, Ulak, ob die gekauft sind oder nicht, ist es anders, wenn du sagst, die sind schlecht oder nicht gut, ist es anders, ist die Sache, lass mal die jetzt bei der Seite. Lass mal dieses Virus bei der Seite, okay? Lass mal diese Führer bei der Seite. Ist Ibn Baz für dich Muslim oder nicht? Du Taqwa 81 oder ich weiß nicht, wie du heißt. Ist Ibn Baz für dich Muslim oder nicht? Ist Ibn Baz Muslim oder nicht? Ja, bitteschön. Das ist die Frage. Lass mal jetzt die Führer. Ist egal, was du zu Führern sagst. Ist mir egal. Ich bin nicht Rechtsanwalt von ihnen. Die sollen sich selber verteidigen. Aber ich rede vom Islam. Ist Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Muslimin, nicht Muslimin. Wenn du sagst nicht, dann bist du bei Allah auf dem Weg von Khawarij. Du machst dir keine Aussage, weil du nicht weißt, ist Ibn Baz als Muslim gestorben oder nicht? Ja, schaut mal, das kommt jetzt. Schaut mal dieses Virus, wenn das im Kopf ist. Ist Ibn Baz als Muslim oder nicht? Okay, ist Al-Albani Muslim oder nicht? Al-Albani, der war kein Mufti, der war nicht derjenige von Saudi-Arabien, der etwas bekommen hat. Al-Albani, war Muslim oder nicht? Du weißt nicht, ha? Bist du Muslim? Nein, lass mal jetzt Usaymin. Du, Taqwa 81, bist du Muslim? Bist du Muslim, du selber? Bist du Muslim? Inshallah. Erstmal gelerne Aqida und dann rede, ja? Und bevor du über die Leute vom Islam, auch wenn das König ist oder nicht, dann lerne, man sagt Alhamdulillah, ich bin Muslim, man sagt nicht Inshallah. Man sagt nicht inshallah in Islam. Al-Istithna für Islam, das ist von Murji'a Weg und nicht vom Islam. Aber ich empfehle dir etwas. Wenn du so weitermachst, dann sei sicher, du bist auf dem Weg von Khawarij. Okay, ich kann jetzt Taqwa 81 vom Islam ausschließen, liebe Brüder. Ja, ja, ja. Ich sage, so spricht ein Sheikh mit Hikma, ja. So spricht ein Sheikh mit Hikma. So spricht ein Sheikh mit Hikma, ja, genau. Das ist die größte Hikma. Wenn ich dir die Frage stelle, ist Ibn Baz Muslim, und du sagst, ich weiß nicht, das bedeutet, du zweifelst, dass ein Muslim Muslim ist, und dann hast du keine Ahnung, und du sagst, ich bin Muslim, inshallah, was ist das? Und du sagst mir, ich kann das nicht sagen, das bedeutet, du hast auch dieses Virus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten. Nein, nein, nein, nein. Nicht, weil du gesagt hast, der König ist Kafir. Du wirst mit dem König vor Allah stehen. Du wirst mit dem König vor Allah stehen und Allah wird dich fragen, wieso hast du das gesagt? Wieso hast du das gesagt? Und du musst Beweise bringen, dass er Kafir ist. Wenn du das hast und wenn du weißt, dass die Leute Iqamat al-Hujjah gemacht haben, dann okay. Wenn nicht, dann erwarte, dass dieses Wort auf dich zurückkehrt. Wallah, du weißt über ihn. Wallah, du weißt über Sheikh Ibn Baz, dass er Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'a war. Und Wallah, du weißt, dass er der Mufti von Saudi-Arabien war. Und Wallah, du weißt, dass er gute Bücher über Aqidah hat. Und Wallah, du weißt, dass die Leute von ihm nehmen. Und du weißt, dass Al-Albani ein Großgelehrter war. Und du weißt das Ganze. Aber die Sache ist so, du wirst sozusagen, Wallah, ich weiß nichts. Ja, du weißt nichts, das stimmt. Wenn du gewusst hättest, dann hättest du nicht. Weißt du, warum hat der König Kufr gemacht? Weißt du das? Ja, das weiß ich. Diese Leute, barakallahu fikum, mit diesen Aussagen, liebe Brüder und Schwestern, die machen sich gut. Okay, ich begehe Unrecht. Wenn Al-Albani und Ibn Baz und Ibn Uthaymin keine Muslime sind, die Gelehrten von Ahl Sunnah und Jama'a, und du stehst in einem Raum und du verteidigst diesen Abu Kazzab, ja, du verteidigst diesen Abu Kazzab und du verteidigst diese Info, der nicht unterscheiden kann zwischen Tadmir und Tadmur, der kann das nicht unterscheiden im Arabischen, dann la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ja, dann, und hast du Yaqin, dass die Leute kein Muslim sind? Hast du Gewissheit, dass die Leute kein Muslim sind? Auf jeden Fall, das nächste, barakallahu fikum, diese Leute begeben sich als Leute, die gut, alles die richtig machen. Warum? Weil wenn du ihnen die Frage stellst, warum haben wir diese Lage, da sagen sie sofort, die Regenten, die Kufr machen und sowas. Haben die Regenten dir gesagt, mach kein Bart? Haben die Regenten dir gesagt, geh und klaue? Haben die Regenten dir gesagt, rede schlecht über Ulama al-Muslimin? Takfir ist Ijtihad und du darfst nicht die Leute zwingen, dein Ijtihad anzunehmen. Aber barakallahu fikum, was sollen wir sagen? Das ist die Sache, barakallahu fikum. Wenn ein Virus, Takfir ist anderes als alles, was gegen Islam ist, abzuschwören, liebe Brüder und Schwestern. Ha? Passt auf, Al-Kufr bil-Tagut ist etwas und Takfir al-Muslimin ist etwas anderes. Diese Leute, die verstehen nicht den Zusammenhang. Die verstehen das nicht. Die können das nicht unterscheiden. Die denken, das ist das Gleiche vielleicht. Sage ich vielleicht. Diese Leute, die haben barakallahu fikum von ein paar Leuten genommen und dann haben sie sich als Gelehrten begeben und dann fangen sie an, die Leute vom Islam ausschließen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was ist der Unterschied zwischen dieser Islam-Info und zwischen Ahbash? Was ist der Unterschied zwischen Islam-Info und zwischen Ahbash? Ja, was ist? Was ist der Unterschied? Die sagen, Ibn Taymiyyah ist Kafir, Ibn Kathir ist Kafir und diese Loche. Und die anderen sagen dasselbe. Wallah, barakallah fiqh Fudayl ibn Ayyad. Jazakallah khairan. Barakallah fiqh, ey Wallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Hände ins Paradies bringen. Ey Wallah. Al-Ahbash respektieren ihre Gelehrten und die reden gut über ihren Gelehrten und die haben Respekt vor ihnen. Aber dieser Islam-Unfo und seine Leute, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja, lass die Leute Ijtihad machen. Ja, Allah, du hast recht. der Unterschied zwischen Wahhabiyya und Salafiyya. Ja, Wahhabiyya gibt es nicht, aber Salafiyya gibt es. Das ist der Unterschied. Es gibt Wahhabiyya existiert nicht, aber Salafiyya existiert. Das ist der Unterschied. Und Wahhabiyya, das ist sozusagen, wenn man das behauptet, dann nehmen sie von einer Person, die folgen nur einer Person, aber Salafiyya, die folgen Salaf. Ja? Muhammad ibn Wahab war eine Person, die große Fehler gemacht hat. Die schlimme Fehler gemacht hat. Sehr groß. Willst du seine Fehler hören? Ja? Willst du seinen Fehler hören? Nein, danke. Okay. Ein Fehler von Ibn Muhammad ibn Wahab, liebe Brüder und Schwestern, wisst ihr, was er gesagt hat? Ja, nee, ich sag dir nur eine. Muhammad ibn Abdul Wahab sagte, wir müssen Allah allein und einzig anbeten. Das ist der erste Fehler vielleicht. Dass wir Allah allein und einzig anbeten. Wir dürfen keinen Vermittler zwischen uns und Allah haben. Ja, das ist großer Fehler. Ist es Fehler, Allah allein und einzig anzubeten ohne Vermittler? Ha? Ist es Fehler? Ja. Zweitens, hört mal, ja, zweitens, der hat gesagt, man darf nicht zum Propheten beten und man darf den Propheten nicht als Vermittler nehmen, sondern man muss dem Propheten folgen und der Prophet ist ein Mensch. Ist das Fehler? Ja. Nee, kein Problem. Das ist diese ironische Art, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sozusagen manchmal von Kuffar, als sie gesagt haben, Allah hätte Sohn, dann sagt Allah im Koran, wenn Allah einen Sohn hätte, dann bin ich der Erste, der ihn anbetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah Sohn hätte, dann bin ich der Erste, der ihn anbetet, sozusagen. Aber Allah hat keinen Sohn. Und das ist die Sache. Wenn man sagt, Muhammad ibn Wahab, was sind seine Fehler? Muhammad al-Wahab hat gesagt, man darf keine Gräber anbeten, man darf keine Vermittler nehmen, man muss Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. Wenn man Dua macht, wenn man Bittgebet macht, dann sagt man, oh Allah, da darf man keine Bid'a im Islam begehen, keine Neuerung im Islam begehen. Sind diese Sachen in Ordnung oder nicht? sind diese Sachen in Ordnung oder nicht? Ja, aber... Möge Allah uns bewahren. Tabarakallahu fikum. Ja, sie erfinden sehr viele Sachen. Einmal habe ich mit jemandem diskutiert von ihnen. Dann habe ich ihnen gesagt, okay, holt mir seine Fehler von seinen Büchern. Da haben sie gesagt, ja, er behauptet, dass er verkörpert Allah. Ich habe gesagt, wo? Die haben gar nicht, das ist die Sache. Und Lügen wollen wir nicht, von Sheikh Muhammad ibn Wahab, rahimahullah. Aber wir sagen, Sheikh Muhammad ibn Wahab war ein Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen, der hat zum Islam gerufen und er ist wie jeder Sheikh in dieser Nation. Es kann auch, dass er Fehler gemacht hat, aber aqidamäßig und alles, der hat natürlich das, barakallahu fikum, der zum Islam gerufen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Nee, Abu Tawhid, der macht was anderes, Abu Tawhid, barakallahu fik. Liebe Brüder und Schwestern, Abu Tawhid macht was anderes. Ihr versteht ihn nicht. Der macht diese ironische Art. Versteht ihr? Der macht jetzt diese ironische Art. Das bedeutet, der sagt mir etwas, was ja. Okay, du kannst mich anrufen. Ich denke, ich weiß auch, wer Ebu Tawhid ist. Okay, ich weiß schon. Du kannst mich anrufen. Übrigens, bitte send mir dein Telefonnummer auf E-Mail, bitte. طيب طيب كان بروبليم طيب بارك الله فيك ميجا الله سبحانه وتعالى فون مي ان فون اوكي انيمن ميجا الله سبحانه وتعالى uns auf dem richtigen Weg des Islam بارك الله فيكم befestigen und ميجا الله سبحانه وتعالى uns viel Wissen im Islam geben ich بارك الله فيكم ich habe wallahi vor Monaten gesagt ich wollte über dieses Thema nicht mehr sprechen über dieser Islam im Vorraum und was sie sagen und sowas, aber die Sache ist sehr viel geworden. Die Sache ist sehr viel geworden. Deshalb bin ich gezwungen, das zu machen. Und ich sehe zum Beispiel, wie diese, ich meine, barakallahu fikum wallahi, wie viele, die unwissend sind zum Beispiel. Und diese Leute, wenn sie solche Leute hören, dann denken sie, dass diese Leute Recht haben. Weil die ihnen sagen immer, schaut mal, was passiert. Die spielen mit den Emotionen von Muslimen, mit Gefühlen. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillahi, rabbil alameen. Wa salli lahum ala nabiyyina Muhammad. Wa salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Möge Allah subhanahu ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi, rabbil alameen. Und morgen, inshallah, oder heute, treffen wir uns zu zum Unterricht, inshallah, ab 20 Uhr Koran-Unterricht. Ich empfehle, dass man Koran lernt, ja? Weil das gute Tat ist am letzten Tag, barakallahu fik. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tubu lik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, der Raum wird jetzt beschlossen. Assalamu alaikum.